Sofort positiv denken von Benjamin Beibel. Einleitung. Dieses Buch ist vom ersten bis zum letzten Wort- und Satzzeichen von mir geschrieben. Es enthält sicherlich viele Ecken und Kanten, wie eben das wirkliche Leben. Verzeih mir bitte Rechtschreibfehler und falsch gesetzte Satzzeichen. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann bin ich überzeugt, dass dir dieses Buch einen gewaltigen Mehrwert geben wird. Um kein Video mehr von mir zu verpassen, abonniere jetzt meinen Kanal und betätige die Glocke. Ziel dieses Buches. Ziel dieses Buches ist, dass du hier eine einfache und gleichzeitig sofort umsetzbare Strategie an die Hand bekommst, mit der du von Tag 1 an positiv zu denken beginnen kannst. Diese Strategie erfordert keinerlei Vorkenntnisse und es braucht darüber hinaus keinerlei geistige Anstrengung. Wenn du diese leicht anzuwendende Strategien anwendest, wirst du deine Denkweise sofort in das Positive ändern und deine Denkweise auf Erfolg und Glück umprogrammieren. In den weiteren Kapiteln erhältst du noch zusätzliche tolle und gleichzeitig wertvolle Denkweisen von äußerst erfolgreichen Menschen an die Hand. Mit der Kombination aus der Strategie und dieser Denkweisen wirst du auf deinen Weg zu Erfolg und Glück in allen Lebensbereichen nicht mehr zu bremsen sein. Teil 1. Sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken. Diese Aussage machte schon Heinz Erhardt und er hatte damit absolut recht. Was meint er eigentlich damit? Bevor ich jetzt näher darauf eingehe, müssen wir jetzt grundlegend einiges mal klarstellen. Wahrscheinlich hast du dieses Buch gekauft, weil du mit deiner Denkweise nicht zufrieden bist. Du bist auch höchstwahrscheinlich mit deinem Leben und mit den Ergebnissen in den verschiedenen Bereichen deines Lebens nicht zufrieden. Du kennst mit ziemlicher Sicherheit einige Menschen in deiner Umgebung, die es viel weiter als du gebracht haben. Die Frage, die du dir stellen wirst, ist, warum ist das eigentlich so? In der Schule waren diese Personen nicht unbedingt besser als du. Doch sie hatten immer Erfolg im Sport, waren überall beliebt und hatten auch am Anfang der Pubertät, wenn das andere Geschlecht plötzlich interessant wird, die Aufmerksamkeit der beliebtesten Personen. Auch im Erwachsenenalter gibt es jetzt plötzlich Personen, die viel mehr Erfolg haben als du. Sie verdienen mehr Geld als du und leben ein Leben, das auch du gerne haben möchtest. Doch wie kann das sein? Eigentlich haben deiner Meinung nach diese Leute in keinster Weise mehr Allgemeinbildung als du. Das Glück scheint diesen Leuten in die Wiege gelegt zu sein. Woran liegt das? Einer der Hauptgründe dafür ist die unterschiedliche Denkweise zwischen dir und diesen Personen. Woher kommt eigentlich unsere Denkweise? Die Entwicklung unseres Seins und unserer Denkweise beginnt bereits im Mutterleib. Es ist erwiesen, dass ein Ungeborenes bereits im Bauch der Mutter viel mehr mitbekommt, als wir uns das vorstellen können. Wenn das familiäre Umfeld gesund ist und eine glückliche, behagliche Stimmung herrscht, dann hat das bereits äußerst positive Auswirkungen auf das noch ungeborene Baby. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn ein Baby im Mutterbauch verrückt mit den Beinchen tretet, wenn ein geliebter Mensch, vielleicht die werdende Großmutter oder Großvater, zu Besuch kommt. Die Freude der Mutter bekommt das Baby bereits mit. Wenn ein Kind dann heranwächst, studiert es genau, natürlich unbewusst, die Verhaltensweisen und Denkweisen seiner nächsten Besuchspersonen. Das müssen nicht unbedingt immer nur die Eltern sein. Es können genauso gut andere Personen sein, wie Freunde, Geschwister, Großeltern, Trainer oder auch Lehrer. Dadurch entstehen in allen wichtigen Lebensbereichen gewisse Einstellungen, Denkweisen und Überzeugungen. Leider ist es oft der Fall, dass diese Bezugspersonen eben leider nicht das Leben führten, welches man gerne angestrebt hätte. Und auch die Denkweisen dieser Personen sind oft mit ziemlicher Sicherheit nicht sehr nützlich für den Erfolg. Denke bitte einmal an dieser Stelle über deine Kindheit oder frühe Jugend nach. War Geld etwas, das Glück in deiner Familie auslöste, oder war es immer knapp oder ein Punkt, wo gestritten wurde? Herrschte in deiner Umgebung die Meinung, dass Geld etwas Gutes ist und dass man es sehr leicht verdienen kann, oder erreichte es meistens nur bis zum 20. des Monats und wurde durch einen Job verdient, der eigentlich gehasst wurde? Wurden in deiner Umgebung liebevolle und glückliche Beziehungen geführt oder gab es ständig Streit, Trennungen und dadurch resultierenden Kummer? Wurde in deiner Umgebung immer in jeder Situation das Positive gesehen oder war eher alles negativ und alle anderen, denen es besser ergangen ist, hatten einfach Glück oder waren Gauner? Ich nehme an, dass einige der negativen Punkte auf dich zutreffen werden, sonst hättest du dieses Buch nicht gekauft. Eine wichtige Funktion unseres Gehirns ist folgende. Unser Gehirn sucht zu unseren Überzeugungen immer Referenzen oder besser gesagt, das, worauf wir uns konzentrieren, das sehen wir auch. Ein Beispiel. Ich habe einmal einen Vortrag im Internet gesehen. Es war wirklich unglaublich. Der Redner stellte dem Publikum eine Aufgabe. Er sagte, er werde jetzt ein Video einblenden. Auf diesem Video sind 7 Personen zu sehen, die sich gleich einige Male mit der Hand einen Ball zuspielen werden. Eure Aufgabe ist, die richtige Anzahl der Ballwechsel zu zählen. Gebt genau Acht, es ist nicht so leicht, wie ihr jetzt denkt. Das Video wurde eingeblendet. Die Ballwechsel begannen. Auch ich zählte eifrig mit. Nach relativ kurzer Zeit war das Video vorbei. Ich kam auf 11 Ballwechsel. Einige Zuschauer auf 13, andere wieder nur auf 10. Was war nun die richtige Antwort? Der Redner sagte, das ist vollkommen egal. Habt ihr eigentlich den Affen gesehen? Im Publikum und auch bei mir vor dem Laptop herrschte Verwunderung darüber, was er jetzt eigentlich meinte. Er sagte, ich spiele das Video jetzt nochmal ab, zählt bitte die Ballwechsel jetzt nicht mehr. Da spielte er das Video erneut ab und zu meiner und auch der Verwunderung der Zuschauer, die live vor Ort waren, ging tatsächlich zur Hälfte des Videos ein erwachsener Mann verkleidet als Affe durch den Bildschirm. Nicht nur das, er stellte sich vor die Spieler und klopfte 2-mal mit seinen Armen auf seine Brust. Dann ging er auf der anderen Seite wieder aus dem Bildschirm. Keiner der Zuschauer und auch ich nicht haben den Affen, als wir die Ballwechsel zählten, gesehen. Das hat veranschaulicht, dass einem das Gehirn immer das zeigt, worauf man sich konzentriert. Und genau diese Erkenntnis ist äußerst wichtig für unsere weiteren Schritte zum Erfolg. Denn genau das ist der Grund, warum wir bei einer Sache entweder Erfolg haben oder scheitern. Vielleicht ist dir schon des Öfteren deine Traumpartnerin oder Traumpartner über den Weg gelaufen und du konntest diese Person nicht sehen, weil du einfach wegen der Prägungen in deiner Vergangenheit und deiner negativen Denkweise die alles selber verbaut hast. Vielleicht sind schon des Öfteren geniale Geschäftsmöglichkeiten oder Karrierechancen an dir vorbeigezogen, weil für dich ohnehin wieder alles Blödsinn oder negativ war. Der Weg zum Erfolg oder Misserfolg in jedem unserer Lebensbereiche führt über diese folgenden Schritte. Gedanken, Überzeugungen, Emotionen, Verhalten, Ergebnisse. Unsere Gedanken und unsere tiefsten Überzeugungen beeinflussen unsere Emotionen. Und unsere Emotionen beeinflussen unsere Taten und Verhalten. Und durch das, was wir eben tun, entstehen unsere Ergebnisse, egal ob positiv oder negativ. Ein Beispiel. Der negativ denkende junge Mann sitzt in einer Bar am Tresen. Etwas seitlich gegenüber entdeckt eine hübsche junge Frau, die alleine an der Bar sitzt. Er würde sie ja eigentlich gerne ansprechen, aber jetzt beginnen bereits seine negativen Gedanken im Kopf verrückt zu spielen. Bei so einer habe ich ohnehin keine Chance. Die wird mich auslachen, die wird mir sagen, verschwende. Wenn andere sehen, dass sie mich ablehnt, werden sie mich auslachen und so weiter. Am Ende bleibt er sitzen und geht irgendwann frustriert nach Hause und hat sich gerade ein weiteres negatives Referenzerlebnis geschaffen. Was ist hier passiert? Er begann mit der negativen Denkweise. Das führte zu seiner Überzeugung, dass er sowieso keine Chance habe. Dieses zeigte sich in weiterer Folge, dass er sofort negative Emotionen hatte. Und das wiederum führte zu dem Verhalten, das auf seinen Arsch sitzen blieb und sich so die Chance verbaute, diese junge Frau kennenzulernen. Beispiel Nummer 2. Der positiv denkende Mann ist in derselben Situation. Auch er möchte die junge hübsche Frau gerne ansprechen. Auch er muss sich überwinden und auch er ist nervös, aber ihm kommen Gedanken wie, was ist das Schlimmste, das mir passieren kann? Im schlimmsten Fall schickt sie mich weg, aber dann ist das ihr Problem und nicht meines. Vielleicht ist die junge hübsche Frau ja sogar frustriert, dass in dieser Bar keiner die Eier hat, sie anzusprechen. Das könnte eine nette Unterhaltung werden und so weiter. Darauf steht er auf und stellt sich freundlich vor. Natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass er durch diesen Schritt jetzt gleich das Große losziehen wird, aber das ist völlig egal. Wir kommen auf solche Themen in Teil 2 in diesem Buch noch darauf zu sprechen. Aber was ist hier jetzt passiert? Er begann mit der positiven Denkweise. Das führte zu der Überzeugung, dass egal was jetzt passiert, er hier jetzt den richtigen Schritt macht. Dadurch entstanden in ihm sofort positive Emotionen, die zu dem Verhalten führten, dass er eben nicht auf seinen Arsch sitzen blieb und Trübsal geblasen hat, und dadurch ging er zu der jungen hübschen Frau und sprach diese an. Was lernen wir jetzt daraus? Am Anfang stehen unsere Gedanken, oder besser gesagt, unsere Denkweise. Wenn wir also unsere Gedanken oder Denkweise in das Positive ändern, dann werden auch positive Überzeugungen und Emotionen entstehen. Durch das daraus resultierende Verhalten werden wir positive Ergebnisse in allen Lebensbereichen erzeugen können. Eine der größten Fallen, die uns unser Gehirn oft stellt, ist, dass wir über unsere Denkweise und über unsere erworbenen Einstellungen denken, dass diese die richtige ist. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass wir oft nicht recht haben, auch wenn wir noch so überzeugt davon sind. Wie richtig kann unsere Denkweise und unsere Einstellung sein, wenn jemand anderer mit den gleichen Voraussetzungen ein viel glücklicheres und erfolgreicheres Leben führt als wir? Dieses einleitende Kapitel lautet: Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken. Das sagte schon, wie oben erwähnt, Heinz Erhardt. Wir können unsere Denkweise und unsere Einstellung völlig neu einstellen. Und zwar auf eine Art und Weise, die erstens positiv ist und uns gleichzeitig das Leben schenkt, welches wir uns immer gewünscht haben. Und das geht einfacher, als du denkst. Das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Im nächsten Kapitel lernst du die äußerst einfache und gleichzeitig hochwirksame Technik kennen, mit der du deine Denkweise sofort in das Positive ändern kannst. Ich wünsche dir den maximalen Erfolg und das Leben, das du dir immer gewünscht hast. Eine tolle Möglichkeit, wie du aus deinem Leben ein Meisterwerk machen kannst, findest du unter diesem Video, wenn du auf den Link klickst. Die einfache, sofort umsetzbare Strategie. Jetzt wird es wirklich interessant. Wie du schon im letzten Kapitel gelernt hast, haben wir durch unsere Erlebnisse und Prägungen in der Vergangenheit uns gewisse negative Denkweisen und Überzeugungen aufgebaut. Gleichzeitig sucht unser Gehirn ständig Bestätigungen für unsere Denkweisen und Überzeugungen. Dadurch sind wir in einen lähmenden und negativen Teufelskreis gefangen. Und genau diesen Teufelskreis gilt es jetzt zu unterbrechen und diesen durch eine neue positive Denkweise und daraus resultierende neue positive Überzeugungen zu ersetzen. Das funktioniert relativ einfach. Wir führen in unserem Gehirn ständig Dialoge mit uns selbst. Zurzeit werden es bei dir wahrscheinlich noch überwiegend lähmende und negative und nicht produktive Dialoge sein. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Das, was wir uns ständig vorsagen oder einreden, empfindet unser Gehirn über kurz oder lang für wahr. Wenn du dir täglich wertvolle, positive und produktive Dinge sagst oder einredest, dann wird dein Gehirn plötzlich beginnen, für diese Aussagen Bestätigungen und Referenzen zu finden. Und das funktioniert teilweise vom ersten Tag an. Die Strategie, die ich dir hier zeigen möchte, hat bei mir sofort totale Wirkung gezeigt und hat vieles in meinem Leben, mit dem ich nicht zufrieden war, total in das Positive verändert. Die Strategie stammt aus dem Buch von Marc Galal, Von Null zur ersten Million. In diesem Buch wird von einem Seminarbesuch gesprochen, wo der Vortragende genau diese Strategie empfohlen hat, um sein Selbstwertgefühl und eine positive Denkweise aufzubauen. Folgende Sätze solltest du dir ab jetzt jeden Morgen mehrmals laut vorsagen. Ich bin ein Sieger. Ich schaffe alles, was ich will. Mein Reden und Sprechen überzeugt die Menschen. Jeden Tag werde ich in jeder Hinsicht immer besser und besser. Ich liebe mich und ich liebe die Menschen. Wir werden in den nächsten Kapiteln jeder dieser Sätze genau analysieren, damit du dich überzeugen kannst, warum diese Sätze für eine positive Denkweise und eine Neuausrichtung unserer Gedanken so wichtig sind. Zusätzlich kannst du diese Sätze beliebig erweitern. Das stand zwar gar nicht im Buch von Marc Galal, aber das habe ich auf eigene Faust versucht und es hat prächtig funktioniert. Aber auch dazu mehr in den nächsten Kapiteln. Wichtig für dich zu wissen ist Folgendes. Es ist völlig normal, dass dein Gehirn bei den ersten Malen eine natürliche Abwehrfunktion einschaltet. Es kann sich am Anfang verdammt komisch anfühlen, aber wie gesagt, das ist völlig normal. Dein Hirn wird dir sagen, ich bin doch gar kein Sieger. Aber mache einfach weiter. Unser Unterbewusstsein ist im Prinzip so dumm wie ein Sack Steine. Alles, was man ihm lange genug vorsagt, glaubt es und es wird dann nach Referenzen suchen. Nach einiger Zeit wird es sich normal anfühlen und in der nächsten Phase wird es zu deiner Denkweise und zu deiner Persönlichkeit. Ich möchte dir hier einige Beispiele erzählen, wie es sich bei mir zugetragen hat. Ich hatte mit einem Kumpel eine kleine Wette, bei der ich mir nicht ganz sicher war, ob ich recht hatte. Tatsächlich gewann ich die Wette. Früher hätte ich mir gedacht, Glück gehabt. Doch aus dem Nichts kam mir plötzlich der Gedanke, ich bin ein Sieger. Das war bereits eine Bestätigung oder Referenz, die mein Gehirn gesucht hat. Und es passierte immer wieder. Beruflich muss ich viel telefonieren und teilweise auch mit großartigen und wichtigen Geschäftsleuten oder Politikern sprechen. Da bin ich oft vorher ziemlich nervös. Das ist auch heute noch teilweise der Fall. Doch als ich mit dieser Übung begonnen habe, kam plötzlich jedes Mal, als ich den Hörer in die Hand nahm, der Gedanke, dein Reden und Sprechen überzeugt die Menschen. Es ist fast magisch, wie das immer wieder passiert. Darüber hinaus bemerkte ich, dass sich meine körperliche Haltung und auch meine Stimme und Motivation stark veränderte. Wenn das dann ein tolles Telefonat war, hatte mein Gehirn wieder seine Bestätigung für meine täglichen Aussagen. Ich könnte dir hier noch viele weitere Beispiele erzählen, aber wir kommen dann noch im Kapitel Deine speziellen Punkte darauf zu sprechen. Dieses Kapitel wird dann wirklich die absolute Krönung, freu dich darauf. Jetzt möchte ich dir noch einige Tipps zur Durchführung für diese Übung oder Strategie geben. Tipp 1. Wie schon vorher angesprochen, bitte einfach täglich durchführen, egal wie komisch es sich am Anfang anfühlt. Die Ergebnisse, die sich mit der Zeit einstellen werden, sind es mehr als wert. Du wirst es wohl durchhalten, täglich 5 Sätze einfach laut aufzusagen. Tipp Nummer 2. Sage dir diese Sätze am besten am Morgen 5-mal laut vor. Wenn du dich vor den Spiegel stellst und dich dabei betrachten kannst, erhöht das die Wirkung deutlich. Auch zusätzlich am Abend führe ich diese Übung nochmals durch, da ich dann mit positiven Gedanken einschlafe. Tipp Nummer 3. Wenn es dir wegen deiner Mitbewohner peinlich ist, dann kannst du dir diese Sätze auch im Auto zum Beispiel auf den Weg zur Arbeit vorsagen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Finde eine Möglichkeit, wo du diese Übung ganz einfach durchführen kannst. Tipp Nummer 4. Eine der weltweit führenden Erfolgs- und Motivationstrainer, nämlich Anthony Robbins, führt solche Übungen ebenfalls täglich durch. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Er sagt sich solche Sätze nicht laut vor. Er schreit sie mit seiner ganzen Kraft heraus und baut dabei seinen gesamten Körper mit ein. Er motiviert sich dabei, wie es früher Hulk Hogan beim Eintreten in die Wrestlinghalle gemacht hat. Das wäre dann die Königsklasse. Es ist nicht nötig, Anthony Robbins nennt das aber Inkantationen. Er sagte, je mehr du deinen gesamten Körper und Nervensystem in diesen Prozess einbaust, desto wirksamer ist es. Das ist dann tatsächlich die Königsklasse. Tipp Nummer 5. Fange am besten jetzt gleich damit an, auch wenn es jetzt nicht morgens oder abends ist. Dann ist der erste und wichtigste Schritt getan, denn jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Super Sache! Ich gratuliere dir zu deiner Entscheidung, diese Übung jetzt täglich wie oben besprochen durchzuführen. In den nächsten Kapiteln werden wir nun diese Sätze analysieren, damit du ein noch besseres Verständnis darüber erlangen kannst, warum diese Sätze dein gesamtes Leben in das Positive verändern können. Erklärung, Strategie, Punkt 1. Ich bin ein Sieger. Du wirst dir, wenn du mit dieser Übung beginnst, wahrscheinlich sagen, ich bin doch gar kein Sieger. Diesen Gedanken werden wir jetzt mal so richtig hart dran nehmen. Beginnen wir gleich einmal mit deiner Geburt. Du hast dich beim größten Rennen der Welt, nämlich beim Rennen im Leib deiner Mutter, gegen Millionen anderer Spermien durchgesetzt. Hier war es nicht so wie bei einer Olympiade, dass der Zweite die Silber- und der Dritte die Bronzemedaille erhält. Hier zählte nur der Sieg. Und jetzt, wo du hier als Sieger dieses Rennens auf diesem Planeten bist, wirst du nie wieder an einem vergleichbar großen Wettkampf mit so übermächtiger Konkurrenz teilnehmen. Sehe diesen Erfolg jetzt schon mal nicht als selbstverständlich. Alles, was dir wahrscheinlich unbewusst passiert ist, dass dir niemand beigebracht hat, wie man seinen Geist und seine Denkweise täglich reinigt und pflegt. Ich möchte hier nochmal ein tolles Beispiel aus dem Buch von Mark Galal von Null zur ersten Million bringen. In einem Seminar, von dem dort berichtet wird, sagte der Vortragende folgendes. Hier ist ein 500-Euro-Schein. Diesen hielt er vor der Menge hoch. Er fragte die Teilnehmer, wie viel dieser Schein wert sei. Die Teilnehmer sagten darauf, Natürlich 500 Euro. Er gab den Teilnehmern recht. Danach zerknüllte er den 500-Euro-Schein, warf ihn auf den Boden und stieg mit seinem Fuß darauf und rieb diesen damit auf den Boden herum. Darauf hebte er diesen wieder auf und fragte die Menge erneut, wie viel ist er jetzt wert? Der Schein war noch immer 500 Euro wert. An seiner Schönheit hat er natürlich einiges verloren. Was er damit veranschaulichen wollte, ist Folgendes. Wir Menschen haben im Prinzip alle den gleichen Wert. Wir haben alle dieselben Körperfunktionen, wir müssen alle auf die Toilette gehen und jeder hat in irgendeiner Form eine besondere Begabung. Anthony Hopkins sagte im Film Auf Messers Schneide, Rivalen am Abgrund, was ein Mann kann, das kann auch ein anderer. Damit hat er total recht. Ich möchte natürlich hier an dieser Stelle mal hinzufügen, dass nicht jeder ein Usain Bolt oder Mike Tyson sein kann. Aber um ein positives, glückliches und erfolgreiches Leben führen zu können, muss man nicht immer der Beste der Welt in einem Bereich sein. Wir alle sind als Sieger auf die Welt gekommen. Alles, was du wieder in deinen Kopf und in dein Unterbewusstsein bringen musst, ist, dass dein Gehirn wieder Ausschau hält nach Erfolgen, die du wahrscheinlich täglich erlebst, aber im Moment nicht sehen kannst. Genau dafür ist dieser erste Satz in der Übung. Wenn du dir ab jetzt täglich diesen Satz, ich bin ein Sieger, mehrmals vorsagst, dann beginnt dein Gehirn automatisch danach zu suchen. Du wirst dir bald, wenn du eine kleine Wette mit deinem Kumpel gewinnst, nicht mehr sagen, jetzt hatte ich Glück. Dein Gehirn wird dir vollautomatisch sagen, du bist ein Sieger. Und das ist wiederum ein kleines Referenzerlebnis, das in einen weiteren Baustein für dein prächtiges geistiges Schloss gleicht, in dem du bald leben wirst. So wird es dir bald mehrmals täglich ergehen, glaube mir. Du fährst zum Beispiel in einer Autoschlange durch die Stadt und suchst einen Parkplatz, genauso wie die unzähligen Autos vor und hinter dir. Plötzlich packt sich genau an deiner Stelle jemand aus und du kannst den Parkplatz nutzen. In Zukunft ist das kein Glück mehr, denn du bist ein Sieger. Dieser Gedanke wird dir automatisch in den Sinn kommen, denn was du wie oben schon erwähnt deinem Gehirn immer wieder sagst, das glaubt es auch. Du fährst zum Beispiel wieder durch die Stadt und genau als du zur Ampel kommst, wird diese grün. Ist doch klar, denn du bist ja ein Sieger. Solche Dinge sind dir wahrscheinlich schon des Öfteren passiert, aber durch deine negative Denkweise konntest du diese Erlebnisse nicht für dich nutzen. Wenn du jetzt beginnst, dir diesen Satz mehrmals täglich, wie ich das oben beschrieben habe, aufzusagen, dann kommen täglich mehrere Bestätigungen für dein Gehirn dazu. Es bestätigt deinem Gehirn mehr und mehr, dass du ein Sieger bist. Das gleicht einem Angler, der nach und nach immer mehr Angelhaken im See auswirft und damit seine Chancen, viele Fische zu fangen, maximiert. Jedes dieser Erlebnisse wird ein wichtiger Baustein für dein zukünftiges, glückliches, positives und erfolgreiches Leben sein. Natürlich wird es auch immer wieder Situationen geben, wo du dich absolut nicht als Sieger fühlen kannst. Und genau in solchen Situationen laufen wir Gefahr, wieder in eine negative Denkweise zu fallen. Es ist komplett normal, dass im Leben nicht immer alles glatt läuft und dass wir in gewissen Bereichen mit Rückschlägen oder Schicksalsschlägen rechnen müssen. Das geht jedem Menschen so. Keine Angst, das steht auch, wenn es jetzt nicht so aussieht, nicht im Widerspruch zu der Aussage, ich bin ein Sieger. Auch in solchen Situationen gibt es eine tolle und gleichzeitig geniale Denkweise, die wir in unseren späteren Kapiteln behandeln werden. Das wollte ich jetzt gleich mal vorwegnehmen, dass es jetzt kein Hindernis für dich gibt, mit dieser Übung zu beginnen. Ich gratuliere dir hier an dieser Stelle, dass du in diesem Buch schon bis hierher gekommen bist. Alleine das zeigt mir schon, dass du ein Sieger bist. Beim Link unter diesem Video werden Siegertypen wirklich fürstlich entlohnt. Wenn das für dich ein Thema ist, dann klick auf den Link unter diesem Video. Erklärungsstrategie Punkt 2. Ich schaffe alles, was ich will. Jetzt sind wir schon beim Satz Nummer 2. Dieser lautet eben, ich schaffe alles, was ich will. Auch dieser Satz ist enorm wichtig für deine positive Denkweise. Dazu möchte ich dir jetzt etwas sagen. Es herrscht bei uns in Österreich und Deutschland die weit verbreitete, unbewusste Meinung, dass Talent den Fleisch schlägt. Das traut sich meistens niemand so richtig aussprechen, aber meiner Meinung nach ist es so. Wahrscheinlich ist es dir ähnlich ergangen wie mir. In meiner Schulzeit gab es vor allem im Sportunterricht absolute Multitalente. Sie waren technisch in jeder Ballsportart total talentiert und konnten einfach auf Anhieb alles. Diese Schüler liefen im Geländelauf allen anderen auf und davon und waren auch im Völkerball, das ist eine beliebte Ballsportart bei uns in Österreich, gefürchtete Schützen und Fänger. Diesen Schülern und Klassenkameraden war es buchstäblich in die Wiege gelegt worden. Wenn du in diesen Bereichen eben nicht auf Anhieb so gut warst, zumindest war es bei mir so, dann fühlte man sich schlecht und auch ein wenig beschränkt, weil man nicht sofort konnte, was man nicht sofort konnte, war nichts wert. Später, dann im jugendlichen Alter und auch bis zum heutigen Tag, beobachte ich dieses Verhalten vor allem in meiner Lieblingssportart, dem Langstreckenlauf. Ich habe an über 100 Volksläufen, beginnend von der 1000 Meter Strecke bis Halbmarathon, teilgenommen. Das, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Vor dem Start trifft man ja viele andere Teilnehmer und da entsteht ein Wettkampf vor dem Wettkampf, nämlich wer am wenigsten trainiert hat. Es ist immer wieder ein Phänomen. Jeder sucht bereits Ausreden vor dem Start, um zu rechtfertigen, warum es heute schiefgehen könnte. Die schlussendlich erbrachte Leistung soll aus dem Nichts kommen und nur das reine Talent des Teilnehmers zählt. Wenn jemand dann eine tolle Leistung vollbracht hat, dann wird im Ziel immer gesagt, wenn ich auch so viel trainiert hätte wie der, dann wäre ich auch so schnell gewesen. Fleiß und Ehrgeiz wird bei uns oft nicht anerkannt und sogar aus Neid belächelt. Mir ist hier jetzt total wichtig, dass du weißt, dass es vollkommen normal und bewundernswert ist, weil man für ein Ziel hart arbeitet und kämpft. Wenn du in dieser negativen Gedankenschleife festhängst und glaubst, dass du ohnehin nicht wirklich etwas geschafft hast und schaffen wirst, dann ist dieser Satz der Übung ebenfalls äußerst wichtig für dich. Die größten Wissenschaftler und Sportler der Geschichte hatten auch nicht gleich auf Anhieb den Erfolg, durch den sie so bekannt wurden. Edison brauchte mehrere tausend Versuche, bis es endlich mit der Glühbirne funktioniert hat. Wie er es geschafft hat, trotz der vielen Fehlschläge am Ball zu bleiben, verrate ich dir in einem späteren Kapitel. Alleine dieses Kapitel wird für dich Gold wert sein. Einer der besten Skirennläufer aller Zeiten, nämlich Hermann Mayer, gewann mehrere olympische Goldmedaillen und eine Zeit lang war von der Konkurrenz gar nicht zu schlagen. Er war ein derartiges Kraftpaket, dass man am Start oft Angst hatte, dass er beim Abstoß seine Skistöcke zerreißen würde. In Österreich bekam er den Spitznamen Herminator, anstoßend auf den Film Terminator von Arnold Schwarzenegger. Er war auf den Skien einfach eine Erscheinung, besser gesagt die perfekte Kampfmaschine auf der Skipiste. Hatte Hermann Mayer einfach von Anfang an diese Begabung und das Talent? Wurde es ihm in die Wiege gelegt und war es für ihn von Anfang an leicht? Auf keinen Fall. Mit 15 wurde er aus dem Skigymnasium geworfen, weil er zu schmächtig war. Seine Trainer sagten ihm, es würde nichts aus ihm werden. Sein Zenit ist erreicht. Hermann Mayer begann darauf eine Lehre als Maurer. Nach der Arbeit trainierte er alleine für sich selbst mit dem festen Ziel, es allen zu zeigen. Er fuhr unzählige Kilometer mit dem Mountainbike und kam oft erst spät am Abend in der Dunkelheit zurück. Am nächsten Morgen ging es wieder auf die Baustelle. Seine Tore beim Training musste er sich selber stecken. Er gab einfach nicht auf. Bei einem Rennen in seiner Heimat durfte Hermann Mayer als Vorläufer an den Start gehen. Verwundert mussten die Renndirektoren feststellen, dass die Zeit von Hermann Mayer als Vorläufer ganz locker für die Weltcup-Punkte gereicht hätte. Danach hatte er wieder die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen. Einige Zeit danach durfte er dann offiziell im Weltcup starten und dann begann seine große Karriere. Es gibt auf YouTube eine tolle Dokumentation namens 20 Jahre Hermann Mayer. Wenn du einmal für irgendetwas Motivation brauchst, dann schaue dir dieses Video unbedingt an. Es gibt eine Möglichkeit, wie ein Traktor ein Rennen gegen einen Ferrari gewinnt, nämlich wenn der Traktor mehr Sprudel im Tank hat als der Ferrari. Der Weg zum Erfolg gleicht einem Marathonlauf und nicht einem 100-Meter-Lauf. Das alles sind wichtige Dinge, die du bedenken solltest, wenn du das Gefühl hast, dass du nichts auf die Reihe bekommst. Du kannst tatsächlich alles schaffen, was du willst. Du musst nur davon überzeugt sein und du darfst nicht aufgeben. Wie schon vorher gesagt, zu diesem Thema kommt noch ein fantastisches Kapitel, wo ich noch näher darauf eingehen werde. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich dir noch von einer speziellen Bambusart berichten. Es gibt eine Bambusart, die mehrere Jahre braucht, bis diese aus dem Boden wächst. Der Bambusfahrer sät zunächst die Samen und dann muss er diese oft jahrelang gießen. Zunächst ohne sichtbaren Erfolg. Über der Erde ist in den ersten Jahren absolut nicht sichtbar. Doch diese Bambusart schlägt unter der Erde während dieser Wachstumsphase gigantische Wurzeln. Und nach Jahren kann es passieren, dass dieser Bambus scheinbar aus dem Nichts in kürzester Zeit mehrere Meter aus der Erde wächst. Genauso verhält es sich oft bei uns Menschen. Wir arbeiten oft so hart an unseren Vorhaben und es bringt anscheinend keine Ergebnisse. Wir haben das Gefühl, dass ohnehin alles sinnlos ist und wir einfach nichts drauf haben und ständig scheitern. Doch in unserem Unterbewusstsein schlägt es bereits große Wurzeln, wenn die Zeit reif ist, plötzlich ohne Vorankündigung emporschießen. Du brauchst einfach nur die Ausdauer und die Gewissheit, dass du alles schaffst, was du auch wirklich willst. Und genau dafür ist dieser zweite Satz: Ich schaffe alles, was ich will. Wenn du dir diesen Satz mehrmals täglich, wie oben besprochen, vorsagst, dann bekommt dein Gehirn mit der Zeit die Gewissheit, dass es wirklich so ist. Glaube mir, es ist absolut nichts Negatives daran, wenn du nicht alles auf Anhieb kannst. Es ist total bewundernswert, wenn du für eine Sache, die du erreichen möchtest, kämpfst und nicht aufgibst, bis du dein Ziel erreicht hast. Denke an die Beispiele in diesem Kapitel und sage diesen Satz: Ich schaffe alles, was ich will, mehrmals täglich auf. Dann wirst du über kurz oder lang alles schaffen, was du willst. Wenn du möchtest, dann erhältst du mit dem Link unter dein Video ein Werkzeug, mit dem du tatsächlich alles schaffen kannst, was du willst. Erklärung Strategie Punkt 3. Mein Reden und Sprechen überzeugt die Menschen. Was hat nun Reden und Sprechen mit dem positiven Denken zu tun? Hier gibt es zwei sehr wichtige Aspekte zu beachten. Erstens kann unser eigener Wortschatz, welchen wir uns über die Jahre angeeignet haben, uns selbst ziemlich großen Schaden anrichten. Was meine ich damit? Ich meine einen lähmenden und nicht produktiven Wortschatz. Kennst du vielleicht Aussagen wie: Ist doch klar, dass das immer wieder genau mir passiert? Ich habe immer dieses Pech. War doch klar, dass die Ampel jetzt rot wird. Heute ist schon wieder alles scheiße. Ich kann es einfach nicht. Und so weiter. Wenn du solche Aussagen machst, auch wenn du diese vielleicht oft auch nur zum Spaß sagst, dann machst du genau das Gegenteil der Übung, mit der wir eigentlich alles in deinem Leben in das Positive verändern möchten. Wenn du mit der Übung, die wir oben besprochen haben, bereits begonnen hast, dann werden bei dir solche negative Gedanken ohnehin weniger werden. Anthony Robbins hat in seinem Buch Das Robbins Power Prinzip ein ganzes Kapitel nur den Wortschatz gewidmet. Er hat in diesem Buch ganze Listen von Wörtern aufgereiht, die wir einerseits vermeiden sollten, und auch große Listen an Wörtern, die uns gut tun. Unsere Wortwahl trägt mehr zu unserem Wohlbefinden bei, als du dir wahrscheinlich denkst. Hier näher darauf einzugehen, würde jetzt aber zu weit gehen. Wenn in einem wie im vorherigen Kapitel besprochen, wird es wahrscheinlich trotzdem weiterhin zu Situationen in deinem Leben kommen, wo nicht alles so läuft, wie du gerade möchtest. Aber genau hier ist es wichtig, dass du dann nicht solche negativen Aussagen machst und dein Gehirn wieder dazu bringst, vermehrt nach negativen Ergebnissen Ausschau zu halten. Welche Denkweise du in so einem Moment haben solltest, kommt dann noch in einen späteren Kapitel. Zweitens ist für unser Glück und unseren Erfolg massiv wichtig, dass wir mit anderen Menschen gut und erfolgreich kommunizieren können. Europas Verkaufstrainer Nummer 1, nämlich Dirk Reuter, hat einmal in einem seiner Seminare gesagt, dass bei jedem Gespräch ein Verkauf stattfindet, auch wenn es im ersten Anschein nach überhaupt nicht um das Verkaufen geht. Wenn es darum geht, ob du mit deinem Partner oder Partnerin lieber auf eine Pizza oder in ein Kino gehst, findet unbewusst bereits ein Verkaufsgespräch statt. Einer der Gesprächspartner überzeugt irgendwann den anderen von seiner bevorzugten Variante. Das muss überhaupt nicht negativ oder grob stattfinden, aber ein Verkauf findet letzten Endes statt. Mit ziemlicher Sicherheit kennst du auch Menschen wie ich, denen man sofort gerne seine Aufmerksamkeit schenkt, wenn diese zu sprechen beginnen. Vor diesen Personen hat man meistens großen Respekt und schaut auch zu ihnen auf. Ich bin oft stundenlang mit einem sehr netten Bekannten bei mir im Ort in einem Gasthaus gesessen und habe ihm immer mit großer Begeisterung zugehört. Er ist jetzt bereits 81 Jahre alt. Er war immer in völligem Einklang mit sich selbst und er hatte auch immer eine äußerst positive Lebenseinstellung. Wenn er zu erzählen begann, es ist auch heute noch so, dann konnte man gar nicht mehr weghören. Seine Worte haben immer auf eine wunderbare, positive Weise Beeinflussung gefunden. Eine zweite Person, wo ich Ähnliches empfunden habe, war mein erster Verkaufsleiter in der Versicherungsbranche. Leider ist er bereits in der Pension. Wenn er erschienen ist, fühlte sich jeder ausgezeichnet und seinen Worten hörte man immer gerne zu. Er machte Aussagen wie: Ich bin froh, dass es heute regnet, denn wenn ich darüber nicht froh bin, dann regnet es trotzdem. Auch er hatte immer eine positive Einstellung und war völlig im Einklang mit sich selbst. Solche Menschen kann man einfach nur mögen. Darum ist auch dieser Satz in unserer Übung äußerst wichtig. Wenn du dir täglich mehrmals sagst, mein Reden und Sprechen überzeugt die Menschen, dann wirst dich auch du mit der Zeit zu einer so wertvollen Person entwickeln. Dieser Satz ist auch äußerst hilfreich vor Gesprächen mit wichtigen Leuten. Ich weiß nicht, was du zurzeit beruflich machst, aber du hast wahrscheinlich auch des Öfteren mit Vorgesetzten und wichtigen Kunden zu sprechen. Bei mir war es tatsächlich so, dass mir bereits nach den ersten Tagen, immer wenn ich mit wichtigen Kunden oder Vorgesetzten telefonieren musste, mit diese Worte mein Reden und Sprechen überzeugte Menschen in den Sinn kamen. Mein Gehirn warf mir diese Gedanken einfach vor. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du dadurch sofort zum Superstar in der Kommunikation wirst, aber du wirst dadurch vor so einem Gespräch viel aufmerksamer und wachsamer sein. Und wenn du dann das Gespräch gut hinbekommen hast, dann wird dir dein Gehirn nicht mehr sagen, das ist dir heute zum Glück mal gut gegangen, sondern hey, mein Reden und Sprechen überzeugt ja wirklich die Menschen. Und damit wird deine Sammlung der wichtigen Bestätigungen und Referenzen für dein Denken immer größer werden. Jetzt noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du solche Gespräche vor dir hast, sei es am Telefon oder auch face-to-face, dann achte dabei sehr auf deine Körperhaltung. Unsere Körperhaltung beeinflusst ganz stark unser gesamtes Nervensystem. Welche Körperhaltung haben wir, wenn wir traurig sind oder weinen? Wir sind im Körper zusammengesackt und haben den Kopf oft zwischen den Beinen. Welche Körperhaltung hat ein Fußballer, wenn er ein Tor schießt? Er springt und er reißt die Hände in die Luft. Es ist beinahe völlig unmöglich, mit aufrechter Körperhaltung zu weinen oder traurig zu sein. Also merke dir vor wichtigen Gesprächen unbedingt Folgendes: Kopf hoch, Brust raus und tief durchatmen. Dann verbesserst du deine Stimmung und Gesamtsituation immens. Der Satz, mein Reden und Sprechen überzeugt die Menschen, ist deshalb genauso wichtig wie die vorherigen Sätze. Mit dem Link unter diesem Video kannst du mit deinen Reden und Sprechen richtig gutes Geld verdienen. Erklärung, Strategie, Punkt 4. Jeden Tag werde ich in jeder Hinsicht immer besser und besser. In der Natur ist es so, dass alles, was lebt, wächst. Wenn etwas Lebendiges nicht mehr wächst, dann stirbt es ab. Wie viele Leute kennst du, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten in keinster Weise mehr einen Fortschritt gemacht haben? Diese Leute haben meistens keine positive Lebenseinstellung, erzählen dir ständig, welches Talent sie damals für gewisse Dinge gehabt hätten, und hätten sie damals anders gehandelt, dann wären sie heute viel, viel weiter als jetzt. Diese Personen hängen buchstäblich in der Vergangenheit fest und tümpeln in den Alltag hinein. So ein Leben macht auf keinen Fall glücklich, da hier etwas sehr Wichtiges fehlt, nämlich Wachstum. Wie können wir Menschen körperlich und geistig wachsen? Nur indem wir unsere gewohnte Umgebung oder besser gesagt unsere Komfortzone verlassen. Was meine ich damit? Ralf Möller, ehemaliger Bodybuilding-Weltmeister und Schauspieler, sagte einmal in einem Interview, dass weil mit den Gewichten 10 Wiederholungen auf dem Plan standen, er 13 machte, da die letzten 3 Wiederholungen besonders wehtaten, aber genau diese 3 Stück ihm das größte Wachstum brachten. Wenn du deinen Traumpartner oder Traumpartnerin vor dir siehst, dann kommst du nicht darum hinweg, diesen oder diese anzusprechen, um vielleicht eine Abfuhr zu kassieren. Die Ungewissheit und das Verlassen der Komfortzone in diesem Moment ist unumgänglich. Wenn du in deinem Job eine Lohnerhöhung haben möchtest, dann musst du mit deinem Chef darüber sprechen. Auch hier verlässt du deine Komfortzone, da für dich darüber Ungewissheit herrscht, wie dein Chef reagieren wird und ob du die Lohnerhöhung bekommen wirst. Alles, was für uns in unserem Leben einen großen Wert darstellt, war nicht leicht zu bekommen und wir mussten meistens dafür über uns hinauswachsen. Prüfe das bitte gerne nach, nämlich bei den Dingen, die du erreicht hast und die dir sehr wichtig sind. Damit wir wirklich ein tolles und erfülltes Leben führen können, brauchen wir ständig neue Herausforderungen, die uns die Möglichkeit geben, wachsen zu können. Und das macht auch richtig Spaß. Und der Satz in unserer Übung, jeden Tag werde ich in jeder Hinsicht immer besser und besser, hilft uns dabei, genau das anzukurbeln. Die führenden Motivationstrainer auf diesem Planeten sind sich alle einig, dass man sich täglich weiterbilden sollte und das Gelernte auch umsetzen soll. Bodo Schäfer empfiehlt zum Beispiel täglich mindestens 1,5 Stunden in einem guten Buch zu lesen. Und er meint damit nicht Romane, sondern Sachbücher, Motivationsbücher oder Biografien von erfolgreichen Menschen. Einfach Bücher, die dich weiterbringen und dich geistig wachsen lassen. Mir ist absolut klar, dass es heute nicht mehr unbedingt jedermanns Sache ist, Bücher zu lesen. Ich empfehle dir hier von ganzem Herzen Learnflix. Das ist Europas größtes Ausbildungsportal für alle Lebensbereiche. Dort kannst du dir täglich Videos anschauen zu den Themen wie Gesundheit, Sport, Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, Verkauf, Beziehungen und so weiter. Wenn du beginnst, dich täglich ein wenig weiterzubilden, dann wirst du tatsächlich täglich immer besser und besser. Du bildest dich dadurch täglich weiter und wirst auch über kurz oder lang nicht verhindern können, Dinge umzusetzen. Wenn du es dir jetzt zum Ziel setzt, in jeder Hinsicht in deinem Leben täglich ein minimales Stück besser zu werden, was glaubst du, wie sich dein gesamtes Leben bereits nach einem Jahr zum Positiven verändern kann? Was glaubst du, ist in 10 oder 20 Jahren möglich? Ich möchte dir hier noch ein kurzes Beispiel geben. David Wood lebte vor über 10 Jahren in den USA in seinem Van. Er war mehr oder weniger obdachlos. Er hörte davon, dass man im Internet Geld verdienen kann, indem man einen erfolgreichen Blog aufbaut. Das ist eine Webseite, auf der regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht werden. Mit seinem letzten Geld kaufte er sich einen kleinen Laptop und setzte einen Blog auf. Er begann sich täglich weiterzubilden zu den verschiedensten Themen wie Marketing, Motivation, Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung. Und gleichzeitig schrieb er auch täglich bis zu 3 Blogartikel über das Gelernte und veröffentlichte diese im Internet. Jeden Tag wurde sein Blog um einige Artikel erweitert. Der Blog und auch David selbst wurden täglich immer besser und besser. Nach einiger Zeit wurde sein Blog so beliebt, dass er durch die Werbung, die er zusätzlich dort platzierte, teilweise über $100.000 pro Monat verdiente. Du siehst also, was möglich ist, wenn man sich bemüht, täglich immer ein kleines Stück besser zu werden. Ich schaue täglich am Abend ein kurzes Video auf Learnflix an und zusätzlich lese ich auch gerne im Bett vor dem Einschlafen noch einige Minuten. Als ich damit begann, hatte das eine unglaublich positive Auswirkung auf mein gesamtes Leben. Erstens schlafe ich immer mit positiven Gedanken ein und ich bin auch am nächsten Tag in jedem Bereich viel motivierter. Ich kann dir nur empfehlen, auch damit bereits am heutigen Tag zu beginnen. Spare dir die Abendnachrichten. Nichts, was dort berichtet wird, bringt dich in irgendeiner Weise in deinem Leben weiter. Im Gegenteil, meistens hört man nur Negatives und genau das tut unsere Denkweise und unserem Verhalten nicht gut. Ersetze die Nachrichten durch Learnflix oder ein gutes Buch. Du kannst dir noch gar nicht vorstellen, wie es dein Leben in jeder Weise zum Positiven verändern kann. Und nutze auch unbedingt diesen Satz in unserer Übung, jeden Tag werde ich in jeder Hinsicht immer besser und besser. Denn dann ist dein Gehirn auf Wachstum ausgerichtet und ständiges Wachstum ist ein ganz wichtiger Punkt für dein glückliches und positives Leben. PS, wenn du jeden Tag immer besser und besser wirst, dann wirst du mit dem Link unter diesem Video fürstlich dafür entlohnt. Ich liebe mich und ich liebe die Menschen. Wenn du dich selber nicht liebst, warum soll dich dann jemand anderer lieben? Mit dieser Frage möchte ich dieses Kapitel beginnen. Warum dieser Satz in unserer Übung sehr wichtig ist, das werden wir jetzt unter die Lupe nehmen. Erstens, ich liebe mich. Was ist eigentlich Selbstliebe? Hier müssen wir erstmal zwischen 2 wichtigen Dingen unterscheiden, die man auf keinen Fall verwechseln darf, nämlich Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist das, was man nach außen trägt. Leute, die andere führen können, die anerkannt werden und die früher in der Klasse das Sagen hatten, die hatten ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Wenn du jetzt zurückdenkst, dann waren es wahrscheinlich auch zu deiner Zeit genau jene Leute, die andere gemobbt haben. Denke bitte mal jetzt tatsächlich zurück in die Schulzeit und überlege dir, welche Leute das damals genau waren. Und jetzt prüfe nach, was aus diesen Personen wurde. Meistens führen die Mobber von damals kein besonderes Leben. Sie haben einfache Jobs und sind meistens niemand mehr, zu dem man heute aufschauen würde. Wie kann das sein? Warum sind so viele Stars aus Musik und Hollywood drogenabhängig? Warum machen immer wieder solche Stars Selbstmord? Die sind mega erfolgreich, haben alles, was sich ein Mensch an materiellen Dingen nur wünschen kann und sind trotzdem anscheinend eines nicht, nämlich glücklich. Und genau hier kommt der eigentliche, viel wichtigere Punkt ins Spiel, nämlich die Selbstliebe. Am Ende des Tages will ein jeder Mensch auf diesem Planeten nur eines, nämlich glücklich sein. Und wenn du dich selbst nicht liebst, dann kannst du besitzen, was du möchtest, du kannst alles erreicht haben, aber du wirst nicht glücklich sein. Woher kommt es, dass wir uns oft selbst innerlich klein fühlen und uns nicht lieben? Auch das hängt wieder sehr oft mit den Erlebnissen aus unserer Vergangenheit zusammen. Vielleicht haben wir von unseren Eltern nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht haben wir auch den Erwartungen unserer Eltern nicht entsprochen und es wurden uns deshalb immer Steine in den Weg gelegt. Vielleicht haben wir auch nie die Anerkennung bekommen, nach der sich jeder Mensch buchstäblich sehnt. Ein sehr großes Problem kann auch das oben angesprochene Mobbing in der Schule sein. Worte sind die gefährlichste Waffe. Wenn man ständig gemobbt wurde, dann kann das furchtbare und vor allem dauerhafte Schäden hinterlassen. Jedes Kind und jeder Erwachsene möchte anerkannt werden und dazugehören. Und genau das können die Gründe sein, warum wir uns unbewusst selber nicht lieben und nicht wirklich glücklich sein können. Oft fällt uns genau dieser wichtige Punkt nicht auf und genau das gehört geändert. Wie kann man jetzt die Selbstliebe lernen oder wie kannst du dich selber lieben lernen? Auch hier kannst du nach demselben Schema vorgehen, wie auch in den vorgegangenen Kapiteln. Nutze ebenfalls täglich den Satz, ich liebe mich, denn es muss eines sofort klar werden. Du bist ein wundervoller Mensch mit super Eigenschaften. Dir wurde wahrscheinlich in der Vergangenheit für deine Eigenschaften, Talente und Fähigkeiten keine Anerkennung gegeben. Und die Idioten, die andere gemobbt haben und dadurch selber nur ein Ventil gefunden haben, um von deren eigenen beschissenen Leben abzulenken, haben auf deine kleinen Makel, die jeder Mensch hat, getreten. Vielleicht warst du zu klein, zu dick, ein Streber, hattest viele Muttermale oder warst schlecht im Sport. Verdammt nochmal, sind das Dinge, wegen derer man sich selber nicht lieben sollte? Ist irgendjemand auf dieser Erde perfekt? Du musst dir deiner wertvollen Eigenschaften und Talente bewusst werden. Es gibt garantiert unzählige Menschen in deiner nächsten Umgebung, die genau diese an dir lieben und schätzen. Du bist einzigartig auf dieser Welt und für einige Menschen bist du wahrscheinlich das Wichtigste auf dieser Welt. Wenn du dir täglich den Satz »Ich liebe mich« vorsagst, dann wird auch hier dein Gehirn nach genau den Gründen suchen, warum du dich selber lieben solltest. Du rückst damit nach und nach die lähmenden und negativen Gedanken über dich selber in den Hintergrund und dir werden immer mehr und mehr Situationen und Ereignisse begegnen, für die du dich selber lieben kannst. Darum ist der Anfang dieses Satzes »Ich liebe mich« so enorm wichtig. Zweitens »Und ich liebe die Menschen«. Egal was wir tun, egal was wir erreichen wollen und egal wo wir uns gerade bewegen, wir haben immer und überall mit anderen Menschen zu tun. Wenn du eine negative Einstellung zu anderen Menschen hast, dann wirst du eigentlich immer scheitern und kannst auch nicht glücklich sein. Leider werden wir meistens von Kindheit an von allen Seiten bei diesem Thema negativ gedrillt. Es ist viel einfacher, bei einem Menschen das Negative zu sehen und so wird es auch in Österreich und Deutschland oft gehandhabt. Das beste und gleichzeitig auch das traurigste Beispiel sind die Nachrichten und die Politiker. Wenn Politiker im österreichischen Fernsehen zum Beispiel in der Zeit im Bild eingeladen werden, dann werden nur deren Fehler und Falschaussagen Aufmerksamkeit geschenkt. Ich will auf keinen Fall den Politikern jetzt helfen, aber ich habe nur ganz selten erlebt oder eigentlich noch nie, dass ein Politiker für etwas gelobt wurde, das er tatsächlich gut gemacht hat. Eines muss dir klar sein. Den meisten Menschen oder den meisten anderen Menschen geht es genauso wie dir. Auch deinen fällt es an Anerkennung und Lob. Es gibt beinahe nichts Schöneres, als jemandem ein aufrichtiges Lob zu geben. So ein ernst gemeintes Lob kann die Beziehung zwischen dir und jemand anderen innerhalb von Sekunden komplett in das Positive wenden. Wenn du mit anderen Menschen nicht richtig klarkommst oder du nur wenige Freunde oder gute Bekannte hast, dann verschreibe ich dir jetzt den heiligen Gral für den Umgang mit Menschen, nämlich das Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Ich bin felsenfest überzeugt, dass wenn jeder Mensch auf dieser Welt dieses Buch lesen würde, dann würde es auf unserem Planeten so etwas von besser aussehen, dass wir uns es gar nicht vorstellen können. Das Studium dieses Buches sollte ein Pflichtfach in jeder Schule werden. Wenn man bereits als Kind diese Lektionen lernen und begreifen könnte, dann hätte man einen perfekten Start für das zukünftige Leben. Zusammenfassend möchte ich dir jetzt noch Folgendes sagen. Lerne dich zu lieben, denn du bist ein wunderbarer Mensch. Besorge dir das Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, und wende das Gelernte an. Und dann schenke deinen Mitmenschen genau das Lob und die Anerkennung, die sie so dringend brauchen, und sie werden dich dafür lieben. Der Satz in unserer Übung, ich liebe mich und ich liebe die Menschen, wird dich dabei tatkräftig unterstützen. Wenn du die Menschen liebst, dann solltest du ihnen diese Informationen, die du bei dem Link unter diesem Video findest, nicht vorenthalten. Deine speziellen Punkte. Die Grundpfeiler für dein zukünftiges positives Denken und deinen Erfolg sind mit den 5 Sätzen, die wir bisher behandelt haben, gesetzt. Im Buch von Mark Galal waren es sogar die einzigen Punkte, die im dortigen Seminar erwähnt wurden. Auch ich habe mit genau diesen Punkten angefangen und spürte tatsächlich innerhalb kürzester Zeit total positive Veränderungen in meiner Denkweise und auch meinen Erfolgen. Doch nach einiger Zeit kam mir die Idee, noch weitere Sätze hinzuzufügen, die ich an mir selber gerne verbessern oder ändern wollte. Die Macht der Affirmationen war mir ja schon vorher bekannt. Jeder Erfolgstrainer hat diese irgendwie in sein Programm integriert. Aber noch niemand konnte mir das so näher bringen, wie es eben Mark Galal in seinem Buch beschreibt. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir Menschen erst dann etwas wirklich gerne durchführen und uns anstrengen, wenn wir verstehen, wie etwas funktioniert und vor allem, warum etwas funktioniert. Und das war mir sehr wichtig, die in diesem Buch bisher verständlich zu machen. Hier nochmal ganz kurz als Wiederholung. Gedanken führen zu Überzeugungen. Diese lösen Emotionen aus, daraus entsteht unser Verhalten und unser Verhalten bringt uns die Ergebnisse. Wenn du also deine Gedanken änderst, dann löst es bis hin zu den Ergebnissen eine Kettenreaktion aus. Wenn du die 5 Sätze jetzt tatsächlich auf die oben beschriebene Art und Weise tagtäglich anwendest, dann wirst du deine Denkweise sehr rasch in das Positive ändern können. Doch wie eingangs gesagt, ich wollte auch noch andere Dinge an mir ändern. Ich möchte dich jetzt auffordern, über dich nachzudenken, ob du nicht auch vielleicht an dir noch das eine oder andere ändern oder verbessern möchtest. Bist du vielleicht Leichtathlet und möchtest sprinten können wie Usain Bolt? Möchtest du gerne ein Frauenverführer sein wie Hank Moody? Möchtest du die Menschen begeistern können wie Tony Robbins? Möchtest du nicht mehr schüchtern sein? Es gäbe hier noch tausende weitere Beispiele und nur du selber weißt, was dich intern noch belastet und was du gerne ändern oder verbessern möchtest. Und um eines gleich klarzustellen, mit ziemlicher Sicherheit wirst du kein Usain Bolt, Hank Moody, das hoffe ich inständig, dass du es nicht wirst, oder ein Tony Robbins werden. Aber du kannst das Beste du selbst werden und über dich hinaus wachsen. Alles, was du jetzt tun musst, ist positive Sätze zu verfassen, die genau das widerspiegeln, das du erreichen möchtest. Dazu gibt es einige leichte Regeln. Einer der erfolgreichsten Trainer unserer Zeit in dieser Hinsicht ist Bob Proctor. Seine Werke haben sich millionenfach verkauft und haben vielen, vielen Menschen geholfen, ein besseres und erfülltes Leben zu führen. Bob Proctor beginnt seine Affirmationen auf folgende Art und Weise. Ich bin so glücklich und dankbar. Wichtig ist bei dieser Einleitung, dass es hier mit diesen Worten und seinem Gehirn bereits suggeriert, etwas bereits erreicht zu haben. Auch bei den 5 Sätzen, die wir eingangs behandelt haben, kannst du erkennen, dass diese bereits davon ausgehen, dass es eine Ist-Situation herrscht. Ich bin ein Sieger, nicht ich werde ein Sieger. ich schaffe alles, was ich will, nicht ich werde alles schaffen und so weiter. Du hast jetzt sicher verstanden, was ich meine. Jetzt, wo wir das klargestellt haben, brauchst du nur noch deine gewünschte Situation hinten anhängen. Zum Beispiel, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich sprinten kann wie Usain Bolt. Eines möchte ich jetzt gleich mal klarstellen. Auch wenn es den meisten Erfolgstrainern widerspricht, was ich jetzt sage, scheue ich mich nicht davor zu behaupten, dass wenn du jetzt nicht gerade 13 Jahre alt bist, ein Supertalent bist, du höchstwahrscheinlich niemals die 100 Meter in 9,59 laufen wirst. Wenn doch, dann war es mir eine große Ehre, dass du dieses Buch gelesen hast. Ich möchte mich auf keinen Fall Motivationstrainer nennen, das bin ich einfach nicht. In diesem Buch möchte ich dir einfach nur die Dinge näher bringen, die mir nach unzähligen Büchern wirklich weitergeholfen haben und mein Leben deutlich zum Positiven verändert haben. Ein Satz, den ich mir zum Beispiel täglich vorsage, ist: Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich die 10 Kilometer unter 30 Minuten laufen kann. Ich bin seit vielen Jahren Langstreckenläufer und meine Bestzeit liegt zurzeit bei 37,12. Höchstwahrscheinlich werde ich diese Zeit von unter 30 Minuten nie schaffen. Doch das Interessante daran ist, dass ich, seit ich diesen Satz täglich anwende, habe ich plötzlich für mich ein Trainingskonzept gefunden, mit dem ich mich stark verbessert habe. Seit Jahren suche ich nach der für mich richtigen Mischung aus Krafttraining, Koordination, Schnelligkeit und Ausdauer. Jetzt auf einmal habe ich die für mich richtige Mischung aus unerklärlichen Gründen gefunden. Über die kurzen Distanzen habe ich mich bereits stark verbessert und ich bin schon auf meinen ersten 10-Kilometer-Test gespannt. Es kommt nicht darauf an, Weltrekorde zu brechen oder Pokale zu gewinnen. Du musst auch keine Stadien füllen wie Tony Robbins. Wichtig ist, dass du mit dir glücklich sein kannst, dass du dich selbst liebst und ständig wächst. Also stelle dir jetzt auf die beschriebene Art und Weise deine persönlichen Sätze zusammen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese Sätze unbedingt positiv formuliert sein müssen und keine Negationen enthalten dürfen. Wende dir auf keinen Fall einen Satz an wie: Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich nicht krank werde. Negationen wie nicht kann unser Gehirn nämlich nicht verarbeiten. Unser Gehirn denkt immer in Bildern. Für Negationen wie nicht gibt es allerdings keine Bilder. Darum kann ein so formulierter Satz ziemlich schief gehen. Denn deinem Gehirn sagst du damit: Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich krank werde. Stattdessen könntest du sagen: Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich mich bester Gesundheit erfreue. Also überlege dir, was du gerne ändern oder erreichen möchtest, dann kreiere dir Sätze auf die beschriebene Art und Weise und baue diese in deine tägliche Übung mit ein. Ich wünsche dir den maximalen Erfolg. Sofort positiv denken von Benjamin Beibel, Teil 2. Die positiven Denkweisen der erfolgreichen Menschen. Wir sind jetzt bei Teil 2 dieses Buches angelangt und ich möchte dir an dieser Stelle nochmal herzlich gratulieren, dass du das Buch bis hier durchgearbeitet hast. In den weiteren Kapiteln geht es um die Denkweisen von äußerst erfolgreichen Menschen. Vor circa 10 Jahren habe ich begonnen, Bücher, Videos und Seminare zu studieren, wo es um Themen ging wie Verkauf, Erfolg, Motivation, Zielerreichung und positives Denken. Ich habe mich dabei sehr viel auf dem englischsprachigen und auch auf dem deutschsprachigen Raum bewegt. In diesen 10 Jahren konnte ich für mich sehr wertvolle und nützliche Denkweisen und Einstellungen von äußerst erfolgreichen Menschen übernehmen. Das Faszinierende daran ist, dass diese Personen sehr oft nach dem gleichen Schema funktionieren. Bei den Aussagen und Schilderungen dieser Personen traten sehr oft Gemeinsamkeiten auf. Wenn man aus einfachen Verhältnissen wie ich abstammt, dann wird einem oft auf den Weg mitgegeben, dass erfolgreiche Menschen einfach nur Glück hatten, Gauner sind oder deren Eltern einfach nur gut beducht waren und daher der Erfolg kommt. Als ich dann die verschiedensten Biografien gelesen oder betrachtet habe, merkte ich, dass dem überhaupt nicht so ist. Viele der Personen, die wir aus Seminaren, dem Fernsehen oder aus der Musikbranche kennen, hatten es anfangs überhaupt nicht leicht und mussten nicht selten viele Rückschläge einstecken, bis der gewünschte Erfolg kam. Ich könnte dir hier unzählige Beispiele nennen, aber das würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Was mir aber durchaus aufgefallen ist, dass diese Personen auch nach den schlimmsten Rückschlägen nicht aufgegeben haben und einfach weitermachten. Und das kann nur funktionieren, wenn man in solchen Situationen mit sich selbst richtig kommuniziert. Und genau darum soll es im weiteren Verlauf dieses Buch gehen. Paranoia versus Pronoia. Die folgende Denkweise habe ich von Bodo Schäfer gelernt. Paranoia ist ein Begriff, der eigentlich jedem Menschen bekannt sein sollte. Die Definition von Paranoia lautet: durch gesteigertes Misstrauen gekennzeichnete Persönlichkeitsstörung mit Wahnvorstellungen. Es geht hier also um eine sehr lähmende Denkweise. Zum Beispiel glaubt man, dass die ganze Welt gegen einen ist, dass man ohnehin nichts hinbekommt, die ganze Klasse einen nicht mag, man die Prüfung mit Sicherheit nicht besteht, seine Arbeitskollegen einen aus den Unternehmen rausmoppen möchten oder man beim anderen Geschlecht sowieso keine Chance hat. Wahrscheinlich kennst du in deinem Umfeld Personen, auf die es durchaus zutrifft. In unserem Leben reicht oft schon einer dieser Gedanken aus, um sich dauerhaft schlecht zu fühlen, um uns nicht lieben zu können und dadurch ein Leben in geistigen Ketten zu führen. Was aber bedeutet jetzt Pronoia? Dieser Begriff war mir völlig unbekannt, bis ich einen Vortrag von Bodo Schäfer gesehen habe. Er sagte, dass Pronoia genau das Gegenteil von Paranoia ist. Er hat sich dieses Pronoia über die Jahre antrainiert und er rät es jeden, es ebenfalls zu tun. Wenn du Pronoia hast, dann vertrittst du die Einstellung, dass dir das gesamte Universum und alle Menschen nur Gutes wollen und dir beim Erreichen deiner Ziele helfen möchten. Bodo Schäfer trainiert Pronoia auf die gleiche Art und Weise, wie im Teil 1 dieses Buches beschrieben. Er sagt sich täglich mehrmals einen Satz laut vor, wie: ich bin so glücklich und dankbar, dass das gesamte Universum und alle Menschen klug zusammenarbeiten, um mich beim Erreichen meiner Ziele zu unterstützen. Durch die ständige Wiederholung übernimmt das Unterbewusstsein und das Gehirn genau diese Einstellung. Er sagte in diesem Vortrag, dass wenn er irgendwo auf Social Media oder anderen Portalen einen positiven Kommentar erhält, dann kommt ihm sofort der Gedanke: da ist schon wieder einer, der mich unterstützen möchte. Ist das nicht genial? Ich rate dir auf jeden Fall, diesen Satz auch in deine tägliche Übung aufzunehmen. Du wirst dir dadurch allem Guten, das dir wahrscheinlich täglich passiert, viel mehr bewusst und hast tatsächlich über kurz oder lang die Einstellung, dass dich die Menschen, das Universum, Gott oder woran du auch immer glaubst, bei deinem Vorhaben unterstützen möchte. Der Kern der Sache ist derselbe, wie schon im ersten Teil dieses Buches beschrieben wurde. Du entfernst dich durch diesen Satz oder diese Denkweise immer weiter von deinen lähmenden und negativen Gedanken. Stelle dir nur einmal vor, wie toll es in Zukunft sein wird, wenn du jeden Tag mehrere Situationen ganz automatisch erlebst, wo du dir denkst, da ist wieder etwas oder jemand, der mich bei meinen Vorhaben unterstützen möchte. Vielleicht erhältst du im richtigen Moment einen Anruf, der deine momentane Situation sofort zum Positiven verändert. Das könnte an einem Wochenende, wo du nicht weißt, was du unternehmen solltest, ein Anruf eines Freundes sein, den du schon lange nicht mehr gesehen hast und der etwas mit dir unternehmen möchte. Das kann in einem Monat, wo vielleicht deine Verkaufszahlen noch nicht ganz stimmen, ein Anruf eines Kunden sein, den du schon vor einem Jahr ein Angebot gemacht hast, aber damals nichts zum Abschluss gekommen ist. Das kann auch nur eine grüne Ampel oder ein positiver Wetterumschwung zu Urlaubsbeginn sein. Du wirst, wenn du Pronoia in deine Denkweise aufnimmst, viele tolle Erlebnisse haben mit dem Gefühl, dass du das Gute und Positive so richtig ansiehst. Nimm diesen Satz unbedingt in deine tägliche Übung auf. Du wirst nach kurzer Zeit bereits die ersten Ergebnisse sehen und das macht richtig viel Spaß, glaube mir. Mit einer einzigen Eigenschaft vervielfachte er sein Einkommen. In diesem Kapitel möchte ich dir eine der genialsten Eigenschaften vorstellen, die man als Mensch überhaupt nur haben kann, nämlich die Fähigkeit, sich für etwas begeistern zu können. Diese Lektion habe ich von Frank Betker gelernt. Wenn du jetzt nicht irgendwo im Verkauf tätig bist, dann wirst du Frank Betker nicht kennen. Er hat vor vielen Jahren die Bibel für das Verkaufen geschrieben. Sein Buch ist ein absoluter Bestseller und jeder gute Verkäufer kennt dieses Buch und hat es auch gelesen. Dale Carnegie, ist Bestsellerautor mit über 50 Millionen verkauften Büchern, sagt über das Buch Folgendes: es gibt Menschen, die für eine Zigarette meilenweit gehen würden. Als ich seinerzeit als Verkäufer begann, wäre ich gerne von Chicago nach New York zu Fuß gegangen, um dieses Buch zu erhalten, wenn es damals schon existiert hätte. Der Titel des Buches von Frank Betker lautet: Lebe begeistert und gewinne. Die Eigenschaft, welche ich dir in diesem Kapitel näher bringen möchte, ist die Begeisterung. Frank Betzger hat in seiner Jugend Baseball gespielt und verdiente damit auch einige Dollar. Die Beträge möchte ich dir hier nicht nennen, da es Jahrzehnte zurückliegt und diese heute nicht mehr vergleichbar wären. Auf jeden Fall sagte eines Tages der Trainer zu ihm, ob er sein Spiel überhaupt ernst nehme. Er steht faul auf dem Platz herum und bringt nichts zustande. Das Interessante daran ist allerdings, dass Frank absolut nicht faul war. Er sagte zum Trainer, dass er einfach total nervös sei und sogar Angst hätte. Er versuchte mit Ruhe und Gelassenheit diese Nervosität vor den Zuschauern zu verbergen. Sein Trainer sagte ihm sofort, dass es die falsche Taktik sei. Frank, du musst genau das Gegenteil machen, nämlich mit Begeisterung an die Sache herangehen. Das ließ sich Frank nicht zweimal sagen und begann sofort mit Begeisterung zu spielen. Er zwang sich buchstäblich dazu. Als er nur 3 Tage mit absoluter Begeisterung spielte, kam ein ehemaliger Spieler auf ihn zu und fragte ihn, warum er denn eigentlich in diesem unbedeutenden Club spielte. Kurz darauf brachte ihn dieser ehemalige Spieler in einen viel besseren Club unter, wo er auf Anhieb das 5-fache verdiente und alles nur wegen seiner Begeisterung. Frank konnte nicht auf einmal besser schlagen oder werfen. Das ist eine absolut interessante Sache. Warum ging das so vor sich? Frank Betzger erklärte es auf folgende Art und Weise. Seine Begeisterung besiegte seine Angst und seine Nervosität begann auf einmal für ihn zu arbeiten. Er spielte dadurch besser, als er sich jemals zugetraut hätte. Darüber hinaus steckte seine Begeisterung die anderen Spieler an und diese begannen schon nach kurzer Zeit genauso zu handeln wie er. Auch im späteren beruflichen Leben als Verkäufer ging Frank Betzger so vor und wurde einer der erfolgreichsten Verkäufer in der Versicherungsbranche. Als ich dieses Buch vor 14 Jahren das erste Mal gelesen habe, konnte ich mich sofort an ein Ereignis aus meiner frühen Jugend erinnern. Ich hatte nämlich ein ähnliches Erlebnis. Ich war damals in der Hauptschule in der Fußballmannschaft. Ich war einer der Spieler, die vom Trainer aus Mitleid mal schnell 5 Minuten eingetauscht wurden. Den Rest des Spieles verbrachte ich auf der Ersatzbank. Damals hatte ich 0 Selbstvertrauen und war ebenfalls mega nervös und hatte Angst, Fehler zu machen. Genau das zeigte sich, wie bei Frank Betzger, in meiner Spielweise. Bevor ich einen Fehler machte, verhielt ich mich lieber ruhig am Platz. Es ist wirklich purer Zufall, dass ich eines Tages auf die gleiche Art und Weise vorging, wie es eben auch Frank Betzger tat. Natürlich kannte ich dieses Buch damals noch nicht. Ich hatte derart die Schnauze von mir selber voll, dass ich mich zwang, mit voller Power und ohne Rücksicht auf Verluste und mit Begeisterung zu spielen. Ich fühlte mich total genial und es gelangen mir auch sofort einige Spielzüge auf dem Feld. Dem Trainer ist das sofort aufgefallen und er lobte mich dafür. Kannst du dir vorstellen, wie gut ich mich fühlte? Beim nächsten Spiel durfte ich zum ersten Mal von Anfang bis Ende spielen. Kannst du dir jetzt vorstellen, wie positiv sich dieses geniale Ereignis auf meine gesamte Person und meine Denkweise ausgewirkt hat? Begeisterung ist eine der meist unterschätzten Eigenschaften überhaupt und du musst hier nichts anderes machen, als dich zu zwängen, begeistert zu sein. Wenn du dich zwängst, egal in welche Situation du auch sein magst, begeistert zu handeln, dann ändert sich kurz darauf deine innere Einstellung und du wirst dich begeistert fühlen. Die erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten, egal ob aus Film, Musik oder Sport, sind wahre Meister, wenn es darum geht, begeistert zu sein. Denke nur mal an ein kleines Kind, wenn es wegen etwas total begeistert ist. Der gesamte Körper und die gesamte Mimik und Gestik strahlen eine total explosive und positive Energie aus. Wenn man ein kleines Kind auf diese Art und Weise sieht, dann kann man selber auch nichts anderes sein als total begeistert. Begeisterung ist eine geniale Sache. Ich versuche heute möglichst in jeder Situation, vor allem im Beruf als Verkäufer, begeistert zu sein. Du musst dich tatsächlich nur dazu zwingen, jetzt sofort für deine Sache begeistert zu sein. Frank Betzger sagte in seinem Buch, dass Begeisterung von jedem erlernt werden kann. Also suche hier nicht die Ausrede, dass es manchen einfach in die Wiege gelegt wurde. Wenn du in einem begeisterten Zustand bist, dann ist auch automatisch deine Denkweise positiv. Ich kann dir nur raten, in Zukunft bei allem, was du tust, mit mehr Begeisterung an die Sache heranzugehen. Dann wirst du unglaublich positive Erlebnisse und auch Ergebnisse erfahren. Täglich lesen und weiterbilden. Täglich lesen und weiterbilden ist ebenfalls eine Angewohnheit, die die meisten erfolgreichen Menschen haben. Ich habe dieses Thema schon im Bereich Jeden Tag werde ich in jeder Hinsicht immer besser und besser angesprochen. Dieses Thema ist mir aber so wichtig, dass ich dem hier noch ein eigenes Kapitel gewidmet habe. Wie schon eingangs erwähnt, habe ich unzählige Bücher gelesen, Kurse besucht und auch Online-Kurse gekauft. Ausnahmslos jeder, egal aus welchem Bereich dieser kam, hat genau das empfohlen. Bodo Schäfer empfiehlt zum Beispiel täglich mindestens 1,5 Stunden in einem guten Buch zu lesen. Bob Proctor studiert zum Beispiel heute noch, er ist bereits über 80 Jahre alt und beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit diesem Thema, das Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Frank Betzger schrieb in seinem Buch Lebe begeistert und gewinne von einem der besten Ärzte der damaligen Zeit, der seinen gesamten jährlichen Urlaub dazu nutzte, um auf Ärztekongresse zu fahren, um sich weiterzubilden. David Wood, ein äußerst erfolgreicher Internetmarketer aus den USA, den ich ebenfalls in diesem Buch schon beschrieben habe, erlebt einen Wein und wurde dann Millionär, bildete sich ebenfalls täglich mit Büchern und Videos weiter und schrieb dann auch täglich in seinen eigenen Worten einen oder mehrere Blogartikel darüber und wurde dadurch so erfolgreich. Die Liste ließe sich jetzt noch ewig lang weiterführen. Was hat das tägliche Lesen und Weiterbilden für eine Auswirkung auf unsere positive Denkweise und Lebenseinstellung? Das hat einerseits mit unserem persönlichen Wachstum zu tun. Du und ich, wir sind alle dazu geschaffen zu wachsen. Stillstand gibt es im Prinzip in unserem Leben nicht. Entweder wachsen wir oder wir versumpern. Wenn du täglich deinen Horizont erweiterst, dann fühlst du dich automatisch gut. Das kannst du gar nicht verhindern. Denke jetzt mal nur an deine Schulzeit zurück. Es ist jetzt egal, ob du ein guter oder ein schlechter Schüler gewesen bist. Es ist egal, ob du gerne gelernt hast oder ob du es abgrundtief gehasst hast. Es hat garantiert Phasen gegeben, wo du einfach für gewisse Tests lernen musstest und danach, wenn du das Gelernte verinnerlicht hattest, hast du dich, auch wenn du nicht gerne gelernt hast, dich gut gefühlt. Wenn du jetzt einmal ehrlich zu dir selber bist, und ich beschränke mich jetzt auf die Annahme, dass du nicht gerne gelernt hast, dieser Typ war ich nämlich, dann hast du dich, wenn du eigentlich gewusst hast, dass du lernen solltest und aber nicht getan hast, dich schlecht gefühlt. Ich bin der Überzeugung, dass eines der Hauptprobleme von unglücklichen Menschen darin besteht, dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln und nicht mehr wachsen. Sie stumpfen täglich immer mehr und mehr ab und haben keine Ziele und Perspektiven mehr. Sie verbringen ihre Feierabende damit, sich die Nachrichten anzusehen und Doku-Soaps anzusehen. Die meisten Erfolgs- und Motivationstrainer raten dir, die Nachrichten völlig wegzulassen und auch keine Tageszeitungen mehr zu lesen. Denn was ist dort meistens enthalten? Negative Nachrichten. In Indien ist ein Kinderheim eingestürzt, in den USA tobt ein Tornado, in Australien atmen die Waldbrände aus, in Wien hat ein Familienvater seine gesamte Familie abgeschlachtet und in Oberösterreich hat ein Kinderarzt jahrelang Minderjährige missbraucht und so weiter. Stelle dir jetzt 2 Fragen. Wie produktiv sind diese Informationen für deine Denkweise? Hätte sich dein Leben in irgendeiner Weise verändert, wenn du diese Informationen nicht gehabt hättest? Leider verbreiten sich negative Nachrichten viel besser und schneller als positive Nachrichten und genau das wissen die Fernsehsender und Zeitungsverlage. Das ist wirklich jetzt ein großer Tipp. Meide in Zukunft die Nachrichten und Tageszeitungen. Und zu den Doku-Soaps möchte ich dir noch eine Frage stellen. Wie hilfreich für dein geistiges Wachstum ist es, wenn du dir im Fernsehen einen C- oder D-Promi ansiehst, der im Wald rohe Stierhoden isst? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wie kannst du dich jetzt auf einfache Art und Weise weiterbilden? In der heutigen Zeit haben wir das Glück, dass es durch das Internet äußerst einfach ist. Alleine auf YouTube gibt es tausende Kanäle zu den verschiedensten Themen, wo du äußerst hilfreiche Informationen und Tipps bekommst. Suche dir einfach zu deinem Thema, das dich interessiert, einen YouTube-Kanal. Dann kannst du dir zum Beispiel auf Amazon das Wissen der größten Köpfe aller Zeiten für kleines Geld kaufen und bekommst es in Buchform nach Hause geliefert. Wenn jetzt Lesen nicht deine Stärke ist, dann kannst du die Hörbuchplattform von Amazon, nämlich Audible, nutzen. Bei Audible gibt es viele der bekannten Bücher als Hörbücher und du kannst diese auf deinen Smartphone oder PC anhören. Jürgen Höller hat vor kurzem Europas größte Ausbildungsplattform, nämlich Learnflix, ins Leben gerufen. Dort gibt es zu den Themen Verkauf, Marketing, Gesundheit, Beziehungen etc. täglich neue Videos. Ein äußerst geniales Programm, welches ich selber schon vor Jahren genutzt habe, ist 6 Minuten zum Erfolg von Bob Proctor. Dort bekommst du jeden Tag ein neues kurzes Video freigeschaltet, wo dich Bob Proctor persönlich coacht. Du bekommst dort genau das Wissen, das wir eigentlich schon in der Schule lernen sollten. Es geht um Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, geniale Tipps zum Geldverdienen und für das Berufsleben. Das waren jetzt nur einige Beispiele, wie du dich ganz einfach täglich weiterbilden kannst. Ich schaue mir zurzeit täglich einige kurze Videos auf Learnflix an und lese im Bett die letzten Minuten vor dem Einschlafen in einem guten Sachbuch. Du musst auf keinen Fall täglich Stunden damit verbringen. Wenn du täglich einige Minuten dafür aufbringst, dich weiterzuentwickeln und zu wachsen, dann kannst du dir noch gar nicht vorstellen, welche positiven Auswirkungen auf deine Denkweise und dein Wohlbefinden hat. Es gibt schließlich einen Grund, warum die erfolgreichsten Menschen es ebenso machen. Also fange heute noch damit an. Die geniale Dankbarkeit-Übung. Dankbarkeit ist für unser positives Denken eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir unbedingt erlernen sollten und uns dann auch beibehalten sollten. Warum ist das so? Dankbarkeit ist so ein intensives Gefühl, dass es beinahe jeden Gefühlszustand sofort ändern kann. Du und ich, wir haben uns leider oft die Eigenschaft antrainiert, dem nachzutrauern, was wir nicht haben oder besitzen. In Österreich, Deutschland oder der Schweiz gehören wir meistens zu einem sehr kleinen Prozentsatz der Menschen auf diesem Planeten, die fließendes Wasser, genügend Nahrung und ein Dach über den Kopf haben. Trotzdem jammern wir meistens auf hohem Niveau. Mein Nachbar hat ein neues Auto und ich kann mir im Moment keines leisten. Mein Bruder verdient 200 Euro netto mehr pro Monat, obwohl er einen einfacheren Job hat als ich. In den Urlaub fahren ist heuer nicht drinnen, meine Arbeit kotzt mich an und so weiter. Das sind alles sehr lähmende Gedanken, die uns in keinster Weise weiterbringen. Und hier kann man sich bewusst die Dankbarkeit zunutze machen. Du musst dich einfach mal bewusst konzentrieren, nämlich auf Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und es ist genauso, wie schon in den vorhergegangenen Kapiteln erwähnt. Durch deine negative Denkweise konzentrierst du dich einfach viel mehr auf die Dinge, die du nicht hast, aber gerne hättest. Wofür kannst du dankbar sein? Kannst du vielleicht gerade eine gute Mahlzeit genießen? Kannst du im Sommer das Wochenende an einem Badesee verbringen? Kannst du mit deinem Augenlicht einen schönen Sonnenuntergang genießen? Kannst du im Wald die Vögel zwitschern hören? Erfreust du dich bester Gesundheit? Hast du gute Freunde? Sind deine Eltern immer für dich da? Vielleicht lässt dir auch nur ein netter Verkehrsteilnehmer auf der Straße den Vorrang. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ich meine. Es gibt viele tolle Dinge, für die du äußerst dankbar sein kannst. Du musst dir dessen nur bewusst werden. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass wir, als wir noch bei den Sätzen waren, die du dir täglich vorsagen solltest, diese mit "Ich bin so glücklich und dankbar" begonnen haben. Bob Proctor empfiehlt diesen Beginn mit Nachdruck. Eine der Gründe dafür ist, dass eben das Gefühl der Dankbarkeit diese Sätze noch zusätzlich immens verstärkt. Du lernst gleich eine ganz einfache und gleichzeitig geniale Übung, mit der du dich automatisch den ganzen Tag auf Dinge konzentrierst, für die du dankbar sein kannst. Bevor ich dir diese Übung näher bringen möchte, möchte ich nochmals mit Nachdruck darauf hinweisen, dass die Dankbarkeit dich momentan aus fast allen negativen Stimmungen holen kann. Also nimm dir diese Übung sehr zu Herzen. Alles, was du tun musst, ist Folgendes. Nimm dir ab heute fix vor, jeden Abend 3 Dinge aufzuschreiben, für die du am heutigen Tag dankbar sein kannst. Wenn du dir das ganz fest vornimmst und es zu deiner Gewohnheit wird, dann hältst du in Zukunft den ganzen Tag Ausschau nach Dingen, für die du dankbar sein kannst. Denn du musst ja am Abend 3 Dinge aufschreiben. Für dich ist jetzt wichtig zu wissen, dass es keine absolut gigantischen und überwältigenden Dinge sein zu brauchen. Dein Chef macht dir für eine gelungene Arbeit ein Kompliment, sei dankbar. Dein Kind sagt dir, ich hab dich lieb, sei dankbar. Du hattest beim Sport heute einen besonders guten Tag, sei dankbar. Du siehst nach einem starken Regen einen besonders schönen Regenbogen, sei dankbar. Es gibt tagtäglich unzählige Dinge, für die du dankbar sein kannst. Mit dieser Übung konzentrierst du dich ab heute ganz bewusst darauf und machst die Dankbarkeit ab jetzt zu einem fixen Bestandteil in deinem Leben. Ich bin übrigens sehr glücklich und dankbar, dass du in meinem Buch bereits zu diesem Kapitel vorgestoßen bist. Wer weiß, wofür es gut ist. Diesen Gedanken habe ich von Bodo Schäfer gelernt. Auch dieser Gedanke oder dieser Satz sollte in Zukunft ein fixer Bestandteil in deiner Denkweise werden. Warum ist das so? Wir sind oft dazu geneigt, getroffene Entscheidungen hinterher als falsch zu empfinden. Das schadet wiederum unserer positiven Lebenseinstellung massiv. Wenn wir glauben, einen Fehler gemacht zu haben, fühlen wir uns schlecht und minderwertig. Und genau das kannst du in Zukunft, wenn du dir diesen Satz zu einem Bestandteil in deiner Denkweise machst, verhindern. Bodo Schäfer beschreibt in seinem Buch Die Gesetze der Gewinner diesen Gedanken auf folgende Art und Weise. Stell dir vor, du stehst vor der Entscheidung, ob du heuer einen Wanderurlaub in den Alpen oder einen Badeurlaub auf Mallorca machen solltest. Nehmen wir einmal an, du entscheidest dich für den Wanderurlaub. Leider ist dein Wanderurlaub von Tag 1 an total verregnet und du kannst nur sehr eingeschränkt und mit Regenbekleidung deine Touren machen. Die Aussicht ist ständig gleich null. Was denkst du dir jetzt wahrscheinlich in diesem Moment? Na ganz klar, ich Idiot. Hätte ich doch nur den Badeurlaub auf Mallorca gemacht, dann würde ich jetzt gemütlich am Strand liegen können und den ganzen Tag das Meer genießen. Aber ist denn wirklich so? Wer garantiert dir das? Wer garantiert dir, dass du nicht beim Aussteigen aus dem Flugzeug umgeknöchelt wärst und mit gerissenen Bändern am Tag 1, bevor der Urlaub überhaupt begonnen hätte, du wieder die Heimreise antreten hättest müssen? Wer garantiert dir, dass du nicht vielleicht eine Mahlzeit zu dir genommen hättest, bei der etwas nicht stemmte und du mit Magengrippe bei strahlendem Sonnenschein im Zimmer gelegen wärst? Du musst dich unbedingt von der Einstellung trennen, dass wenn du glaubst, eine andere Entscheidung wäre besser gewesen, dass diese dann perfekt gelaufen wäre. Wir können nie genaue Umstände vorhersagen. Handeln kann man immer nur im Hier und Jetzt. Was an einem anderen Ort oder einer anderen Stelle passiert wäre, kann man nie sagen. Darum merke dir den Satz, oder besser gesagt, nimm diesen Satz unausweichlich in deine zukünftige Denkweise auf. Wer weiß, wofür es gut ist. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Urlaubsbeispiel. Es kann doch sehr gut sein, dass du durch den Umstand, dass es in den Alpen regnet, du in einer Schutzhütte, zu der du bei Schönwetter nie gekommen wärst, deinen Traumpartner oder Traumpartnerin kennenlernst. Dann würdest du garantiert wissen, wofür das schlechte Wetter gut war. Das gleiche kann auch sein, wenn du dir einen Knochen brichst. Ich weiß, dass diese Situation alles andere als positiv ist oder erscheint. Aber sage dir immer, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht wärst du bei deiner nächsten Bergtour ohne gebrochenen Knöchel tödlich verunglückt. Ich will jetzt nicht das Schwarze an die Wand malen, aber wer sagt dir, dass es nie eingetroffen wäre? Vielleicht hättest du bei deiner nächsten Autofahrt unverschuldet jemanden über den Haufen gefahren. Fakt ist, wir wissen nie, was als nächstes kommt. Darum übernimm den Satz, wer weiß, wofür es gut ist, unbedingt in deine Denkweise auf. So bleibst du immer in einer positiven Denkweise und kannst das Beste aus jeder Situation machen. Wieder einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Auch diese Denkweise ist absolut genial und gleichzeitig hilfreich für deine positive Lebenseinstellung und für dein positives Denken. Auch das habe ich von Tony Robbins gelernt. Eine Sache, die für unsere positive Denkweise und Lebenseinstellung absolut nicht gut ist, ist das Gefühl, gescheitert zu sein. Warum ist Scheitern so schlimm? Weil Scheitern gleichzeitig das Ende bedeutet. Wenn man in den geistigen Zustand ist, gescheitert zu sein, dann ist das gleichzeitig das Ende einer Reise ohne Fortsetzung. Wenn du glaubst, irgendwann in irgendeiner Weise gescheitert zu sein, dann kann dich dieses Ereignis oder dieser Gedanke dein Leben lang auf negative Art und Weise verfolgen und massive Schäden an deiner Person anrichten. Und um dem vorzubeugen, kommt jetzt diese geniale Einstellung in das Spiel: Streiche das Wort Scheitern ab jetzt vollkommen aus deinem Wortschatz. Du brauchst dieses Wort jetzt nicht mehr. Wenn du ein Ziel hast und du verfolgst gerade eine gewisse Strategie, um dieses Ziel zu erreichen, dann kann es durchaus passieren, dass diese Strategie dich nicht an dein gewünschtes Ziel bringt. Genau dann ist es total falsch zu glauben, dass du gescheitert bist. In Wirklichkeit hast du nur einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Im Gegenteil, du solltest dich sogar darüber freuen. Du hast aktiv etwas unternommen, um dein Ziel zu erreichen. Nur deine gewählte Strategie war eben nicht die richtige. Diese Vorgehensweise kannst du jetzt abpacken und eine neue Strategie ausprobieren. Edison hat ca. 1000 Versuche unternommen, bevor die Glühbirne tatsächlich funktionierte. Auch er hatte genau diese Einstellung. Was denkst du, wäre passiert, wenn er sich nach Versuch 198 bereits gesagt hätte, ich bin gescheitert? Wichtig ist natürlich, dass du dein Ziel nie aus den Augen verlierst und immer weitermachst. Trenne dich von den Gedanken, der uns oft in der Schule beigebracht wurde, nämlich, dass nur die Leute gut sind, die für etwas ein Talent haben und alles auf Anhieb können. Es ist völlig in Ordnung, es ist sogar bewundernswert, wenn jemand hart auf etwas hinarbeitet und es letztendlich dann auch erreicht. Alles, was in deinem bisherigen Leben für dich große Bedeutung hat, war für dich nicht leicht zu bekommen. Denke darüber einfach mal nach. Sicherlich kennst du bei dir in der Umgebung noch aus der Jugendzeit gewisse Sporttalente, denen Großes vorausgesagt wurde, die aber nichts daraus gemacht haben. Da wird heute noch im Sportverein oder am Wirtshaustisch diskutiert, was aus denen geworden wäre, wenn sie mehr trainiert hätten oder weitergemacht hätten. Doch genau dieses Gedankengut ist falsch. Fleiß schlägt immer Talent. Es kann durchaus sein, dass jemand für etwas Großes Talent hat. Aber wenn er nicht den Fleiß, die Motivation und das Durchhaltevermögen hat, etwas daraus zu machen, dann ist er nicht besser als jemand, der vielleicht die körperlichen Voraussetzungen nicht hat, aber mit Durchhaltevermögen, Fleiß und hartem Training das Gleiche erreicht hat. Am Ende zählen immer nur unsere Ergebnisse. Diese bleiben bestehen und diese kann man auch belegen. Es gibt keine einzige Hätte-Wenn-Rangliste auf diesem Planeten. Oft prallen diese sogenannten ehemaligen Sporttalente selbst mit deren Hätte-Wenn-Fantasien. Hätte ich damals auch die Trainingsmöglichkeit gehabt wie die Jugend heute, dann. Hätte man damals auch schon das Internet gehabt, um sich gewisse Problemlösungen zu suchen, dann wäre ich auch. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, bin ich ein großer Laufsportfan. Seit 24 Jahren betreibe ich diesen Sport aktiv und nehme auch jährlich an Wettkämpfen teil. Und genau solche Ausreden höre ich immer von anderen Teilnehmern und teilweise auch von Freunden. Und genau diese zurechtgelegten Ausreden sind die komplett falsche Denkweise. Bereits in den 1920er Jahren gab es Läufer, mit deren damaligen Zeiten man sich heute noch mit der nationalen österreichischen Elite messen könnte. Mit den Zeiten von Emil Satubek in den 1940er und 50er Jahren würde man wahrscheinlich meistens sogar Staatsmeister in diversen Disziplinen werden. Hatten diese Leute damals so gute Trainingsmöglichkeiten? Hatten die das Internet, um Problemlösungen für gewisse Verletzungen zu finden? Hatten die so gutes Schuhwerk wie wir heute? Wo ein Wille, dein Weg. Die Kunst liegt einfach darin, auf sein Ziel hinzuarbeiten und immer wieder neue Wege zu finden, um dem Ziel näher zu kommen. Wenn einmal etwas nicht funktioniert oder eine getroffene Entscheidung dich vom Ziel eher entfernt, dann sage dir wie besprochen, jetzt habe ich wieder einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert und mache einfach weiter und probiere eine andere Strategie. Ich habe zum Beispiel für mein großes Ziel, den hügeligen Hallstättersee Halbmarathon unter 80 Minuten zu laufen, 17 Jahre gebraucht. Mein Körper ist leider nicht unbedingt für den Laufsport geschaffen. Immer haben mich Verletzungen geplagt und ich kann leider bis heute nicht so viel trainieren, wie ich gerne möchte. Um diese Zeit erreichen zu können, habe ich die verschiedensten Trainingsvariationen ausprobiert. Die klassischen Trainingspläne für dieses Zeitziel konnte ich ohnehin nicht nutzen, da es für mich viel zu viele Laufkilometer gewesen wären. Im Jahr 2016 habe ich dann endlich eine für mich passende Trainingsvariante entdeckt, die mich mit glatten 79 Minuten mein Ziel erreichen ließen. Ich wurde damals gesamt Elfter von über 500 Teilnehmern und war überglücklich. Leider kannte ich diesen Satz in den ersten 15 Jahren nicht. Aber mein Glück ist, dass wenn ich mir etwas in den Kopf setze, ich zum Pitbull werde und einfach nicht aufgebe. Aber das Gefühl des Scheiterns hat mich oft begleitet und das war richtig mies. Sei jetzt einfach glücklich und gleichzeitig aufgeregt, denn wenn du jetzt diesen Satz und diese Einstellung dir zu eigen machst, dann kannst du in Zukunft alles erreichen, was du möchtest. Eine Vorgehensweise, die dich nicht weiterbringt, wird dich in Zukunft nicht mehr umhauen. Im Gegenteil, manchmal gewinnst du und manchmal lernst du. Aber scheitern wirst du mit dieser Methode nie mehr. Ich wünsche dir den maximalen Erfolg bei allen deinen Vorhaben. Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann? Diesen Satz habe ich vor Jahren in einem Verkaufsseminar gelernt. Eigentlich wurde dieser Satz damals als Verkaufstrick oder besser gesagt als eine Abschlusstechnik genutzt. Dieser Satz kann im Verkaufsgespräch wahre Wunder bewirken, aber bei uns geht es ja jetzt darum, eine positive Denkweise und eine erfolgreiche positive Lebenseinstellung zu haben. Oft ist es in deinem Leben und meinem Leben so, dass wir nur wachsen und weiterkommen können, wenn wir unsere gewohnte, sichere Umgebung oder Komfortzone verlassen. Immer wenn wir diesen Schritt zu wagen versuchen, schreit sofort unsere Denkweise oder unser Unterbewusstsein laut auf. Das ist im Prinzip eine gesunde Schutzfunktion, denn vom Unbekannten haben wir meistens Angst bzw. fühlen wir uns nicht wohl. Wie reagiert unser Unterbewusstsein oder unsere antrainierte Denkweise in so einem Moment? Es malt uns sämtliche Horrorszenarien auf. Meistens, wenn du jetzt noch keine Ahnung von den Übungen und Strategien in diesem Buch hast, wirst du dich schnell wieder in deinen gewohnten Bereich oder deine Komfortzone zurückbegeben. Wenn du immer das machst, was du schon immer gemacht hast, dann wirst du auch immer die gleichen Ergebnisse haben. So kann kein Fortschritt oder Wachstum entstehen und das ist wiederum äußerst schlecht für deine positive Denkweise und für dein erfolgreiches und positives Leben. Und genau hier kommt dieser geniale Satz in das Spiel, der dir bei diesen wichtigen Schritten eine große Hilfe sein kann. Wenn du gerade merkst, dass dir dein Gehirn sämtliche Horrorszenarien aufzeigt, dann frage dich, was ist das Schlimmste, das mir passieren kann, wenn ich diesen Schritt trotzdem wage? Was die meisten nämlich nicht wissen, ist, dass 90% unserer Befürchtungen niemals eintreffen. Meistens ist dieses Unwohlsein, wenn du deine Komfortzone verlassen möchtest, tatsächlich nur ein Gefühl ohne bestimmte Begründungen. Genaue Antworten bekommst du meistens gar nicht. Wenn du dir diese Frage stellst, dann kannst du dein Vorhaben genau analysieren und bekommst die richtigen Antworten. Ich bin zum Beispiel auch im Internetmarketing tätig und hatte immer eine Abscheu davor, bezahlte Werbeanzeigen auf Facebook zu schalten. Jahrelang habe ich mich davor gewehrt und habe immer wieder meine gewohnten Strategien genutzt, die mich aber letzten Endes nicht groß weitergebracht haben. Dann lernte ich diese Frage kennen und habe mich gefragt, was ist das Schlimmste, das mir passieren kann, wenn ich jetzt mal 50 Euro in seine Facebook-Werbeanzeige stecke? Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten. Es kann sein, dass ich dieses Geld in den Wind schieße und nichts dabei rauskommt. Na und? Für welchen Blödsinn gebe ich sonst des Öfteren 50 Euro aus? Meine Anzeige könnte abgelehnt werden. Na und? Dann habe ich eben einen Weg gefunden, der mich nicht zum Ziel führt. Das Erstellen der Anzeige könnte schwierig sein. Na und? Dann suche ich eben auf YouTube nach Anleitungen. Als ich durch diese Frage erkannt habe, dass mir wirklich nichts Schlimmes passieren kann, wenn ich es einfach mache, da habe ich meine erste Anzeige geschaltet. Zu meinem Erstaunen erreichte ich damals mit diesen 50 Euro unglaubliche 3000 Facebook-Likes für eine meiner Facebook-Seiten. Weil ich davon so positiv überrascht war, drehte ich auch ein YouTube-Video über meine Vorgehensweise und dieses Video wurde eines der beliebtesten Videos auf meinem Kanal. Das Video verlinke ich dir übrigens unter diesem Video, dann kannst du es dir gerne ansehen. Du siehst, keiner meiner Befürchtungen trat ein. Das, was mich zum Handeln bewegte, war einzig und allein diese geniale Frage, die ich mir stellte. Diese Frage kannst du dir immer und überall stellen, wo du in deinem Kopf eine Blockade oder eine gewisse Bremse spürst. Vielleicht musst du beruflich jemand Wichtigen anrufen und bist dir unwohl dabei. Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann? Vielleicht hattest du Streit mit einem Freund oder Vereinskollegen und du weißt eigentlich, dass du dich entschuldigen solltest und schiebst es aber immer wieder auf. Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann, wenn du das trotzdem sofort in Angriff nimmst? Vielleicht siehst du am anderen Ende der Bar deinen Traumpartner oder Traumfrau und zögerst, diese Person anzusprechen. Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann? Diese Frage kannst du dir immer und überall stellen und du wirst sofort die Antworten bekommen, die du brauchst, um wirklich abzuwägen, wie hoch dein Risiko ist. Und meistens wirst du sehen, dass eigentlich wirklich nichts Schlimmes passieren kann und dir dein Gehirn mit übertriebener Schutzfunktion nur einen Streich spielt. Also baue diese Frage unbedingt in deine Denkweise ein. Wenn du das machst, dann kannst du in Zukunft wahrlich Ergebnisse erreichen, von denen du bisher nur geträumt hast. Was ist positiv daran? Auch diese Frage sollte unbedingt ein fixer Bestandteil in deiner zukünftigen Denkweise werden. Diese Frage ist gewissermaßen verwandt mit der Frage, wer weiß, wofür es gut ist, hat aber den Vorteil, dass du in einer Situation, wo gerade etwas nicht ganz so läuft, wie du es möchtest, du sofort wieder auf das Positive konzentriert bist. Du hast immer die Wahl, ob du bei einer Sache das Negative oder das Positive siehst. Angeboren ist uns natürlich meistens die negative Variante. Die klassische Frage zu diesem Thema lautet, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Es ist tatsächlich Ansichtssache. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Was ist aber für unsere positive Denkweise oder Lebenseinstellung die bessere Variante? Gib dir die Antwort selbst. Oft sind Situationen, die vorerst negativ aussehen, richtige Gamechanger, die absolut positive, langandauernde Entwicklungen mit sich bringen. Sicherlich kennst und nutzt du die Google-Bildersuche. Ein tolles Tool, welches es schon immer gegeben hat, oder? Leider falsch. Die Google-Bildersuche gab es vor dem Jahr 2001 nicht. Der Grund, warum diese in Google integriert wurde, war Jennifer Lopez. Sie hatte bei einer Preisverleihung ein äußerst freizügiges Kleid an. Die ganze Welt suchte bei Google Fotos, um diesen besonderen Auftritt, von dem alle sprachen, zu sehen. Leider konnte man damals dieses Foto bei Google nicht so einfach finden. Ziemlich blöd für die heute erfolgreichste Suchmaschine im Internet, oder? Irgendjemand muss sich dann gefragt haben, was ist jetzt positiv an dieser Situation? Das Positive daran war, dass hier eine große Lücke entdeckt wurde und die Lösung, die daraus resultierte, ist heute nicht mehr wegzudenken. Am 12. Juli 2001 ging die Google-Bildersuche an den Start. Vielleicht hast du dir das Bein beim Sport gebrochen und musst für einige Wochen in den Krankenstand gehen. Eigentlich eine beschissene Situation. Was könnte jetzt daran positiv sein? Du findest zum Beispiel jetzt endlich Zeit, das Buch zu lesen, welches du vor langer Zeit gekauft hast, aber nie die Zeit gefunden hast, es zu lesen. Vielleicht findest du endlich mal Zeit, über deine Zukunft und deinen weiteren Werdegang intensiv und in Ruhe nachzudenken. In der heutigen stressigen Zeit ist Zeit zu haben für sich selbst nicht selbstverständlich. Ich schreibe dieses Buch gerade während der Corona-Krise. Ich gehe wahnsinnig gern aus und trinke auch gerne mit Freunden in Bars oder Discos mal einen über den Durst. Beim Fasching und bei Festzelten bin ich immer live dabei, aber ich nehme auch gerne an Sportveranstaltungen teil. Zweimal im Jahr verreise ich in den Süden, leider wurde uns das jetzt mal alles gestrichen. Das ist ziemlich mies. Aber was ist positiv daran? Das Positive daran für mich ist, dass ich jetzt endlich wieder mal erkennen kann, wie gut es uns eigentlich in Österreich, Deutschland und in der Schweiz im Normalzustand geht. Sehr leicht nimmt man diese Dinge für selbstverständlich und genießt diese nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Diese Punkte, die ich gerade oben beschrieben habe, sind ein Luxus, den nicht sehr viele Menschen auf diesem Planeten haben. Wenn es dann wieder aufwärts geht, dann werde ich genau diese Aktivitäten umso mehr schätzen und genießen können. Ein weiser Mann sagte einmal, es gibt keine Probleme, es gibt nur Chancen. Wenn du die Frage, was ist positiv daran, fix in deine Denkweise integrierst, dann wirst du in Zukunft anstatt Problemen Chancen erkennen können. Ich möchte dir hier noch ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Berufsbereich schildern. Ich bin hauptberuflich Versicherungsvertreter und in unseren Unternehmen konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Gebäudeversicherungen. In meinem Heimatort Bad Gäusern, der mich auch vorwiegend beruflich tätig bin, haben die Einwohner ein Hobby. Sie sind leidenschaftliche Hüttelbauer. Es gibt bei uns beinahe kein Einfamilienhaus, welches nicht zwei oder drei kleine Nebengebäude hat. Früher haben wir die Gebäude in der Polizei einfach namentlich erwähnt, zum Beispiel Carport, Waschküche, Holzhütte etc. Eines Tages hatte ich mir mit einem Kunden einen Termin vereinbart, der seine Gebäude bei uns versichern wollte. Als ich ihn zu Hause besuchte, um mir ein Bild von seiner Situation zu machen, musste ich feststellen, dass dieser Kunde sage und schreibe 17 verschiedene Nebengebäude erbaut hatte. Mir war sofort klar, dass unser System mit der namentlichen Erwähnung der Nebengebäude hier nicht mehr funktionieren kann. Ich stand vor einem Problem. Da kam mir die Idee, alle Gebäude zu fotografieren und diese Gebäude zu nummerieren. 1 Hauptgebäude, 2 Wirtschaftsgebäude, 3 Holzhütte, 4 Holzhütte 2, 5 Garage. Mit diesem System kann uns nun der Kunde, wenn er einen Schadensfall hat, sofort sagen, ich habe einen Gebäudeschaden bei Gebäude Nummer 15 zum Beispiel. Seitdem wenden wir in unseren Unternehmen dieses System alle mit großem Erfolg an. Das Positive an dem momentan aufgetauchten Problem der 17 Nebengebäude war, dass wir seitdem ein richtig tolles Bewertungssystem am Start haben, für das wir von den meisten Kunden großes Lob bekommen. Also frage dich in Zukunft in jeder Situation, die auftaucht und erstmal nicht so rosig ausschaut, Was ist positiv daran? Mit ein wenig Übung wirst du erkennen, dass es tatsächlich in jeder Situation auch etwas Positives gibt und daraus sogar gigantische Chancen entstehen können. Du hast zwei Ohren und einen Mund. Für deine und meine positive Denkweise und Lebenseinstellung ist es auch enorm wichtig, gute Freundschaften zu pflegen und nicht nur das, sondern allgemein mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, gut auszukommen. Um das auf die Reihe zu bekommen, gibt es eine einfache, aber leider teilweise vergessene Eigenschaft, nämlich ein guter Zuhörer sein. Genau daher kommt auch der Titel dieses Kapitels, Du hast zwei Ohren und einen Mund, was bedeuten soll, dass wir eigentlich schon von Gott, der Natur oder dem Universum oder an was du auch immer glaubst, so ausgestattet worden sind, um mehr zuzuhören als zu sprechen. Gute Zuhörer sind überall willkommen und gerne gesehen. Niemand hört deinen Mitmenschen heute mehr so richtig zu. Wenn einem jemand seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, dann ist das ein wunderschönes Kompliment. Ich möchte jetzt nicht angeben, aber das ist eine Eigenschaft, die mir schon immer gelegen hat. Mich hat schon immer interessiert, wie die verschiedenen Menschen so ticken. Und das ist auch eine wichtige erste Regel, wenn es um die Anleitung zum guten Zuhörer geht. Du kannst nur ein guter Zuhörer sein, wenn du dich auch für deine Mitmenschen interessierst. Durch meine heute 22-jährige Verkaufstätigkeit hatte ich mit Tausenden von Menschen zu tun. Da man sich da, wo ich herkomme, meistens auch wieder mal über den Weg läuft, konnte ich mit unzähligen Personen, die ich von meiner beruflichen Tätigkeit kannte, tolle Gespräche führen. Leute, die ich eigentlich gar nicht so kannte, vertrauten mir teilweise sehr persönliche Dinge mit und das hat mich sehr gefreut, ja sogar geehrt. Wenn man weiß, dass man meistens willkommen ist oder die meisten Personen sich freuen, wenn man auftaucht, dann ist das ein tolles, positives Gefühl. Es entstehen dadurch neue Freundschaften und Bekanntschaften und mir hat das für meine positive Lebenseinstellung sehr weitergeholfen. Aus gewissen Gründen durfte ich als Kind keinen Vereinen beitreten. Nach der Schulstunde waren für mich die Aktivitäten mit Gleichaltrigen mehr oder weniger vorbei. Die anderen Schüler waren oft beim Fußballverein, der Freiwilligen Feuerwehr oder Musikvereinen. Das sind bei uns im Ort so die gängigsten Freizeitaktivitäten, wenn es um das Gesellige geht. Bei uns kennt im Prinzip jeder jeden. Als ich mit 15 Jahren die Lehre zum Einzelhandelskaufmann in einem großen Baufachmarkt in meinem Heimatort begann, kannte ich so gut wie keinen aus meinem Ort. Ich war sehr schüchtern und ohne Selbstvertrauen. Alles, was ich damals wollte, eigentlich schon als Kind, war dazugehören und von anderen akzeptiert zu werden. Und da war dieser Baufachmarkt das Beste, was mir je passieren hätte können. Die ersten 12 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit verbrachte ich dort und lernte dadurch die meisten Leute aus meinem Ort kennen, da die Bad Gäuserer leidenschaftliche Handwerker sind. Da ich, wie schon erwähnt, schüchtern und ohne Selbstvertrauen war, hatte ich nur eine einzige Möglichkeit, akzeptiert zu werden, nämlich mich aufrichtig für die Wünsche und die Worte der Kunden zu interessieren. Und das funktionierte wie geschmiert. Ich habe oft in meiner Freizeit von Kunden ein Kompliment erhalten, da ich so ein freundlicher und netter Verkäufer sei. Ich glaube, dass es hauptsächlich daran lag, dass ich durch meine Schüchternheit ein sehr guter und aufmerksamer Zuhörer war. Ich möchte dir jetzt einige Tipps für gutes Zuhören geben. Schaue deinen Gegenüber immer aufmerksam in die Augen. Damit meine ich jetzt nicht anstarren, sondern einfach den Sprechenden in die Augen zu schauen und ihm dadurch mitzuteilen, dass er deine ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn man jemandem etwas erzählen möchte und derjenige schaut ständig woanders hin und man merkt direkt, dass er eigentlich mit den Gedanken ganz woanders ist. Wenn möglich, nehme sogar seine Körperhaltung so gut wie möglich an. Im Verkauf nennt man das Spiegeln. Dein Gegenüber fühlt sich dadurch unbewusst wohler während des Gesprächs. Stelle Fragen zu den Dingen, die dir dein Gegenüber erzählt. Das zeigt ebenfalls dein Interesse und auch dadurch machst du deinem Gegenüber ein Kompliment. Versuche auch, die Sprechgeschwindigkeit und Tonlage deines Gegenübers anzunehmen. Dadurch harmoniert das Gespräch viel besser. Wenn die Person, mit der du dich gerade unterhältst, eher ruhig und leise spricht, dann würde es stören, wenn du laut und überhastet deine Frage stellst. Umgekehrt ist es genauso. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ich möchte dir unbedingt ans Herz legen, in Zukunft ein besserer Zuhörer zu sein. Bei mir hat das vor 22 Jahren alles verändert und mir das Privatleben geschaffen, von dem ich schon als Kind geträumt habe. Das Leben hat immer 4 Jahreszeiten. Wir sind jetzt beim letzten Kapitel dieses Buches angelangt und ich möchte dir nochmals gratulieren, dass du bis hierher gekommen bist. Die meisten, die sich ein Buch kaufen, kommen über die ersten Seiten nie hinaus. Ich habe mich bemüht, in diesem Buch bei allen Themen möglichst gleich auf den Punkt zu kommen. Alle positiven Denkweisen, von denen ich überzeugt bin und die ich auch wirklich täglich anwende und nutze, stehen in diesem Buch. Was soll nun noch dieses Kapitel mit diesem komischen Titel »Das Leben hat immer vier Jahreszeiten«? In der Natur folgt nach dem Frühjahr der Sommer, danach kommt der Herbst und dann der Winter. Dieser Kreislauf ist unaufhaltbar und nicht beeinflussbar. Wenn zum Beispiel deine Lieblingsjahreszeit der Sommer ist, dann sind die Monate, in denen du dich besonders wohlfühlst, der Juli und August. Ich gehe jetzt mal von Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Juni und September können, wenn das Wetter passt, für dich auch noch halbwegs in Ordnung sein, allerdings wirst du Dezember, Jänner und Februar hassen, da es in diesen Monaten gar nicht so sommerlich ist. April, Mai und Oktober sind eventuell ertragbar, aber auch noch bei weitem nicht das, was dich richtig glücklich macht. Das Gemeine daran ist, dass du es nicht ändern kannst, außer du verreist in dieser Zeit in ein tropisches Land. Das ist aber jetzt nicht Bestandteil dieser Lektion. Gehen wir jetzt mal davon aus, du bist das ganze Jahr in Deutschland. Du kannst an den Monaten, die du überhaupt nicht magst, nichts ändern. Die kommen von ganz alleine. Aber du weißt auch mit Sicherheit, dass es nach dem Februar und März wettermäßig wieder bergauf geht und irgendwann deine Lieblingsmonate Juli und August kommen. Und so verläuft es nicht nur in der Natur, sondern auch in unserem Leben. Auch in unserem Leben gibt es immer diese vier Jahreszeiten. Es gibt Zeiten, wo alles aufgeht und sich alles, was du angreifst, in Gold verwandeln scheint. Es gibt aber auch Zeiten, wo du machen kannst, was du willst und einfach nichts funktionieren will. Und dann gibt es Zeiten, die akzeptabel sind, aber im Vergleich zu deinem Aufwand und Einsatz viel, viel besser laufen könnten. Und diesen Kreislauf kannst du genauso wenig beeinflussen wie die richtigen vier Jahreszeiten. In diesem Buch wollte ich dir auf keinen Fall vermitteln, dass wenn du diese Denkweisen und Übungen anwendest, plötzlich alles von alleine geht und du nur noch auf der Erfolgswelle bist. Aber diese Denkweisen und Übungen werden dir total helfen, nicht zu rosige Zeiten mit Bravour zu überstehen. Wenn du täglich die Übung machst, die wir im ersten Teil dieses Buches Schritt für Schritt durchgearbeitet haben, dann kann das für dich wie eine plötzlich entzündete Kerze in einem dunklen Raum sein. Diese Übung und auch alle anderen in dem Buch behandelten Denkweisen halten dich in jeder Situation auf Spur oder besser gesagt auf der positiven Seite. Die Lektionen in diesem Buch sollen dir helfen, nie deine Ziele aus den Augen zu verlieren. Selbst die erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten durchwandern immer diese vier Jahreszeiten. Ich habe viele Biografien von erfolgreichen Menschen gelesen und bei keinen lief immer alles glatt. Ganz im Gegenteil. Mein liebstes Beispiel ist immer unser österreichischer Skisuperstar Hermann Mayer. Ich habe ihn ja in diesem Buch schon erwähnt. Erstens waren das seine schwierigen Anfangsjahre, wo keiner ihn aufnehmen wollte und er trotzdem nicht aufgab und alleine härter trainierte als der Rest der Welt. Und das neben einem körperlich anstrengenden Vollzeitjob. Danach kamen die ersten Erfolge und er wurde immer besser und erfolgreicher. Dann kam die Zeit, wo er quasi unschlagbar war und er sich den Namen Herminator verdiente. Es schien beinahe so, als wäre er von einem anderen Planeten und seine Karriere hätte nicht besser laufen können. Doch dann kam sein schwerer Motorradunfall, der im Bruchteil einer Sekunde alles veränderte. Es war am Anfang gar nicht so sicher, ob sein Bein amputiert werden müsste. Als es dann Gott sei Dank gerettet werden konnte, wann ich glaube jemals wieder normal gehen könnte. Von seiner zukünftigen sportlichen Karriere sprach damals keiner mehr. Doch Hermann Mayer kämpfte sich zurück in den Skizirkus und gewann zum Erstaunen aller nochmals mehrere Weltcuprennen und wurde auch nochmal Weltmeister. Ist zu diesem Beispiel in Bezug auf die vier Jahreszeiten noch irgendetwas hinzuzufügen? Und es gibt viele ähnliche solche Beispiele. Das Wichtigste ist einfach, sich immer möglichst eine positive Denkweise und Lebenseinstellung beizubehalten. Du darfst niemals aufgeben und deine Ziele aus den Augen verlieren. Wenn du vor allem ab jetzt die Gewissheit hast, dass es, wenn es im Leben mal gerade nicht so läuft, auch irgendwann wieder bergauf geht, dann bist du unaufhaltsam. Und mit den Lektionen in diesem Buch wird es dir um etliches leichter fallen, die Person zu sein und zu werden, die du dir immer erträumt hast. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ab jetzt den Sieger in dir erkennst, dass du alles schaffst, was du willst, dass du die Menschen liebst und die Menschen auch dich lieben und dass dein Reden und Sprechen die Menschen überzeugt und dass du jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser wirst. Vielen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich wünsche dir den maximalen Erfolg. Du hast es dir verdient.